Neues. Weiter mit dem Dom. Ja, hallo. Und mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Tobi. Ja, und mit dem Martin. Servus. Wir sind in voller Versammlung, Mannschaftsstärke und so weiter anwesend. Es war auch schwierig genug diese Woche, aber wir haben es geschafft. Willkommen zur Folge 349. Ich war gerade ganz überrascht, dass wir fast schon 53 Folgen haben. Oder eigentlich haben wir mit dieser Folge 350, weil wir hatten ja eine Nullte. Aber das nur am Rande. Kommen wir zum Zahlenfakt, der kurz vor der Sendung noch ausgetauscht wurde und deswegen weiß ich gar nicht, was es geht. Ja, erstmal Tobi, stell du mal deinen Zahlenfakt vor. Genau, mein Zahlenfakt ist die 349. Und zwar ist es ein Primzahl-Zwilling. Wir berichteten vor zwei Folgen, Primzahl-Zwillinge sind zwei Primzahlen, die zwei Zahlen auseinander sind, wie zum Beispiel die 3 und die 5 oder die 349 und die 347. Und nachdem wir den jüngeren Zwilling erwähnt hatten, dachte ich, wir sollten über den größeren Zwilling, also den zumindest auch mal erwähnt haben. So, das war mein Zahlenfakt. Das war die Kramp-Karrenbauer-Erklärung, jetzt kommt die Merz-Erklärung. 349 ist die Sun Odyssey, 349 eine Segeljacht, wenn ich das richtig sehe. Die schlappe 105.791 Euro inklusive Mehrwertsteuer kostet. Was ist das in Dollar? Das. Und wenn diese Insider-Witze für niemanden außer uns. Also falls ihr euch keine Aktien kaufen könnt für eure Rente, kauft euch diese Yacht. Ich wollte gerade fragen, ob die Merz-Erklärung jetzt besonders gefühlskalt ist, aber nein, sie ist einfach nur für Millionäre. Genau. Jetzt ist natürlich Dom noch dran mit der Spahn-Erklärung und jetzt bin ich gespannt. Gespannt. Den Spahn-Zahlen. Ich nehme dir das jetzt persönlich übel. Ich meine, dass du den März machen willst, meinetwegen, aber ich mache jetzt nicht den Spahn. Na gut, wir sind einen Tag vor der, nein, zwei Tage vor der großen Entscheidung, wer wird nächster CDU-Vorsitzender? Wer wird Millionär, ist schon klar. Wer wird nächste CDU-Vorsitzender? Und wir sind alle gespannt. Ach du Scheiße. Ja. Nun ja, wir sind ja alle gleich in der Mittelstand. Und kommen sowas von gehoben. Demnächst jetzt zu den Neuigkeiten, zu den News, wie man so schön sagt auf Neudeutsch. Und da fangen wir gleich in eigener Sache an. Es ist still geworden um Sub-Isa-Edit in den letzten Monaten, was im Wesentlichen daran lag, dass ich da nicht wirklich dazu gekommen bin, mich darum zu kümmern, weil es irgendwie auch nicht genug Einnahmen abgeworfen hat, um das zu rechtfertigen, so im ökonomischen Kontext. Und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, da Abhilfe zu schaffen. Dom. Ja, ich kann freudig berichten, dass Sub-Isa-Edit 5 seinen Release gefunden hat, und zwar letzte Woche. Ich habe mich dessen angenommen und auch war, es war sehr interessant, auch wieder so die alte Codebasis zu sehen, was oh Gott, man so alles geschrieben hat. Es ist immer wieder sehr, es bringt einen ein bisschen auf den Boden. Oh ja. Also ich habe es so mal grundsaniert, aber nur mal so auf eigentlich es ist, also neue Features gibt es kaum, aber es ist halt jetzt außer den Dunkelmodus oder ich weiß gar nicht, was der deutsche Begriff bei Apple ist. Auf alle Fälle auf Mojave kann man jetzt auf Dunkel einstellen, auch in Sub-Isa-Edit. Der Release ist in App Store und außerhalb. So, das wird auch jetzt in Sync bleiben. Also ich will es so handhaben, dass es möglichst gesandboxed ist und alles eigentlich so ist, als wie man es im App Store braucht. Das nimmt einem vielleicht ein paar Optionen außerhalb des App Stores raus, aber ich finde, das ist eigentlich nur die ehrlichere Zukunftsweise, weil so, wir haben ja lang über Notarisierungen und so weiter gesprochen. Mhm. Als feine Sache, Martin und ich haben uns geeinigt, dass wir das Open Source sind. Also ja. Das Ding ist jetzt für frei und auch die Quellen. Was natürlich auch schön. Ja, ist auch also umsonst, also ich im App Store kostet es auch nichts. Vielleicht gibt es irgendwann später mal so eine Möglichkeit, da ein bisschen Geld drauf zu werfen für die Entwicklung, weil das muss ja immer gegen die anderen Bestrebungen, die man so am Tag hat, doch auch anstinken. Ich hoffe auf rege Beteiligung der Community. Mal schauen, das ist mein erstes Open Source Projekt, das ich jetzt ernsthaft betreibe. Bisher sind die Reaktionen schon ganz nett. Also es gab schon ein paar Mode-Verbesserungen und auch Leute, die ein bisschen was machen wollen. Ich bin da sehr positiv gestimmt und versuche das auch so zu handhaben, dass man möglichst schnell integriert. Ich habe natürlich sofort alle Leute angeschrieben, die mich im Laufe des letzten Jahres irgendwie angehauen haben, dass sie ja gerne irgendwie, aber es ist ja nicht Open Source, dass sie jetzt können. Und ein paar davon haben tatsächlich auch schon. Also nice. Ja. Ja, sehr fein. Ja, also das Ganze ist auf GitHub, kann man einfach mal contributen, wenn man was machen will. Es gibt auch viel Basisarbeit zu tun für Nicht-Programmierer. Also man kann irgendwie mehr Styles hinzufügen oder Sprachen hinzufügen. So die Modes sind nach wie vor auch so. Also die schöne Sache ist, wenn es nicht mehr so ein ganz Fringe-Modus ist, würde ich es auch jetzt in das komplette Release einfach mit reinnehmen. Das heißt, so ein Mod kriegt auch mal ordentlich Exposure. Nicht so wie bisher, dass man dann immer nur nachgucken muss und dann nochmal runterladen und vielleicht machen es die Leute nicht. Ich hoffe auch sehr, dass also der kollaborative Teil braucht ja immer den kollaborativen Mitstreiter oder eine Mitstreiterin. Und dadurch, dass es jetzt frei verfügbar ist, geht es halt einfach. Also ich hoffe sehr, dass es irgendwie so auch im Edo-Umfeld und im Tutor-Umfeld jetzt halt einfach so eine Option ist. Und vielleicht kriegt es ja irgendwo genug Fuß in die Tür. Der Release war sehr schön. Also ich habe sehr nette öffentliche Tweets und so weiter bekommen auf dem Account. Das freut mich sehr. Apple selber hat es im App Store auch jetzt gefeatured als Apps We Like. Finde ich auch sehr schön. Da habe ich auch wieder was Neues gelernt, nämlich, dass wenn man in einem Mac App Store eine App runterlädt, die unter Apps We Like ist, dann taucht die da nicht mehr auf. Ja, was dann dazu geführt hat, was bei mir dazu geführt hat, dass ich habe halt, also das passiert nicht sofort, weil ich hatte es schon aus dem App Store runtergeladen auf meinem Rechner zu Hause. Dann kam einmal dieses Apps We Like. Ich habe einen Screenshot gemacht am Sonntag und habe dann mehr oder weniger Reload gedrückt auf dem App Store, nochmal, so um halt die Liste anzugucken. Und dann ist es verschwunden. Und habe ich gedacht, oh Gott, ist das irgendeine CDN-Geschichte? Und habe es einfach ein bisschen sitzen lassen. Aber es war, es war einfach gefeatured seitdem. Das finde ich sehr fein. Und in Deutschland war es sogar mal vor Xcode, ein bisschen nice. In der Developer-Abteilung. Das ist auch fein. Also freut mich, es ist ein Haufen Downloads, also in Größenordnung so, jetzt in der ersten Woche sind so 10.000 im App Store, das ist ganz nett. Also ist cool, finde ich. Und außerhalb vom App Store ungefähr die Hälfte, so 2:1 war das Verhältnis. Das finde ich auch, finde ich gut, freut mich. Ja, wie gesagt, ihr könnt contributen. Ich werde weiter dranbleiben. Jetzt ist erstmal Weihnachten, aber ich nutze es noch sehr fleißig für alle meine Skripte und so weiter. Also ich hatte die lustige Erfahrung, dass ich irgendwie, ich habe irgendwie Elixir Source Code aufgemacht und habe dann gesehen, oh, da ist ja ein Elixir Mode aber der ist ja irgendwie noch nicht fertig und der sieht irgendwie komisch aus. Und dann habe ich festgestellt, dass das der ist, den ich lokal mir selbst gemacht hatte und den ich noch nicht fertig gemacht habe. Ah, super. Ich habe nämlich auch einen reingemacht, der ist aber auch noch nicht fertig. Also ich wollte es halt unterstützen, weil das ist was, womit ich meine Zeit in Zukunft verbringen werde viel. Also ich würde hoffen, dass der Mode dann sich auch nochmal verbessert. Ich habe es hauptsächlich reingemacht, damit ich auch so ein Icon dafür machen kann und so. Mhm. Ja, kann man gerne, gerne mithelfen. Kurze Anmerkung übrigens zu deiner Frage vorher, es ist tatsächlich der Dunkelmodus. Der Dunkelmodus. Dunkelmodus. Ja, ich habe auch was in den deutschen App Store Text reingeschrieben, was ich von der Webseite kopiert habe, aber irgendwie war das auch seltsam. Dunkelmodus. Ja. Gut. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich hatte noch eine Geschichte, wo ich gerade dran war. Eine Frage, die mir eigentlich in den Kopf gekommen ist, gibt es schon sowas wie, weil du gesagt hast, nicht-technische Personen können auch helfen, gibt es da irgendwie eine Liste mit To-Dos oder einen Anknüpfungspunkt, wo die anpacken können und loslegen? Die GitHub-Issue-Seite wird sehr aktiv benutzt, sehr, sehr Apple-Radar-like, so von dem, wie ich es angeordnet habe, also mit so ein bisschen Umbrella-Bugs, die dann praktisch, also für Mods zum Beispiel, macht man einfach ein neues Issue auf für den Mod, den man verbessern will, kann dann einen Pull-Request machen, aber da sind auch so good first Steps oder so, schön verschlagwortet. Nice. Kann man machen und kann man sich umgucken. Ich habe auch eine Contributing-Seite gemacht und eine, wie heißt es denn, eine allgemeine so Hilfsseite, was Sub ist ja meiner Meinung nach sein soll auch, damit man so ein bisschen so sich einordnen kann, was denn gewünscht ist und was nicht. Aber im Zweifel halt einen Feature Request, also einen Issue schreiben und dann wird da drin diskutiert. Ja, eine Geschichte natürlich für mich als nicht so Freund des Swiftes. Ich werde es auch so beibehalten. Das habe ich da auch reingeschrieben. Also Sabi's Edit wird jetzt nicht aufgeswiftet. Für Leute, die gerne einen Open Source Swift Editor mithelfen wollen, es gibt auch einen, den habe ich im Zuge dessen von Sabi's Edit gefunden. Und zwar heißt der Code Editor. Der ist tolle Swift-Basis, also man kann sich da gerne verlustieren. Also ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn jemand Teile hier rausnimmt und überträgt und umgekehrt. Also ich habe auch da ein bisschen, es ist ja schön in Open Source eigentlich. Also man kann ja einfach mal nachgucken, wie irgendwer was gemacht hat. Wir haben es MIT gemacht, wirklich. Also macht damit, was ihr wollt. Der Name selber ist noch getrademarkt, also das geht nicht. Aber so jenseits dessen einen Viewer für iOS, eine, was auch immer, was euch einfällt, eine Web-Anbindung. Ich bin mal gespannt, ob da was rauskommt. Also das ist so wirklich, dadurch, dass es das erste Open-Source-sichere Projekt ist, das auch jetzt ein volles Produkt ist. Jetzt nicht nur, also bei Portmapper hat sich schon jemand mal damals auch die Mühe gemacht, das 64-Bit zu machen und ein bisschen mitzuhelfen. Aber so hier, hier könnten schöne Dinge rauskommen. Ja, bin ich sehr gespannt und positiv. Ach, App Store, genau. App Store und das Feature war das, das dann verschwunden ist im App Store. Und dann aber trotzdem noch online war. Sehr lustig. Das ist im iOS Store auch so mittlerweile. Ja. Dass du die, was ich, ja, so als Entwickler würde ich gerne einen Toggle haben mit einem Entwicklermodus, wo ich dann einfach sehe. Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut, wenn du als Consumer im App Store bist und siehst, das Ding, das ich habe, ist gefeatured. Das ist ein positives Gefühl. Freust du dich, dass du was Tolles hast. Und da kannst du ja drüber wegscrollen, mein Gott. Ist so ähnlich, wie man auch die Preise nicht sieht. Wenn man vielleicht empfiehlst du es dann aber auch nochmal. Ja, das finde ich auch nicht schön, dass man die Preise nicht sieht. Dann empfiehlst du es nochmal. Guter, very good. Ja. Ach, eine Geschichte, die mir noch aufgefallen ist, wie ich die Website gemacht habe. Also das eine ist, aktuelle Webtechnologien sind ja schon auch besser geworden. So alles SVG und das ist kein Thema. Das Ding ist einfach so, alles ist schön scharf überall, hat mich schon sehr gefreut. Selbst das Logo auf der Website ist ein schönes SVG. Aber das sind so meine eigenen Sprenzchen. Stichwort Logo und Icon übrigens, ich werde das dritte Männchen eher vermissen. Ja. Wenn es nie beigetragen hat, es hing immer so schön hinten dran. Aber wo ist es? Ja, also das war das proprietäre Männchen, das ist jetzt, also es konnte nicht geopen sourced werden. Ich fände es ja ganz schön, wenn es irgendwo dann in einer Erweiterung von Hidden Folk auftaucht. Suche das dritte Männchen. Ja, dabei ist mir aufgefallen, also beim letzten Update wollte ich das schon entfernen. Also ich bin so der Männchenkiller an der Stelle, weil. Ich habe das Männchen verteidigt bis heute. Ich hätte nicht gedacht, wir hatten dieses Logo ja schon mal auf dem Tisch irgendwie. Das war so, das kam mir so bekannt vor. Ja, und also der Grund ist einfach die Größe im Doc und die Erkennungsweise, wenn das Dokument dann nicht mehr im Hintergrund ist, das wird einfach zu fummelig. Und ich meine, ich bin an sich sehr zufrieden mit dem, was mir hier geglückt ist, um das so ein bisschen auf moderne OS Grundlagen zu stellen, optisch. Also es hat immer noch den Charakter. Ich meine, es ist immer noch ein Bleistift. Warum ein Bleistift für den Texteditor ist mir nach wie vor unklar. Macht aber gar nichts. Das ist so das Schöne. Da muss nee, man so gemeinsam schreiben, Dominik. mit Pencil, mit oder? Naja. In der Schreibmaschine wäre so viel sinnvoller. In der Schwerelosigkeit die Tinte ja nicht gescheit fließt im Füller. Der Millel. Jo, so, also demnächst gibt es kleinere Updates dann, wenn man es braucht. Nehmt's her, ich nehme es für Skripten her. Da war ich genau, wo ich es eigentlich für hernehme. Also immer noch so Bash-Skripten und einzelne Files editieren. Mhm, Config-Files, alles. HTML-Seiten so per Hand basteln, weil mit der Live-Preview und dem Reload, dem automatischen Reload, wenn man CSS speichert und so weiter, das war immer sehr praktisch. Und natürlich ganz groß, und die, obwohl sich die so gut wie nicht verändert hat, das finde ich echt auch geil, das Binary von dem Z-Tool. Also habe ich ein bisschen den Bug gefixt, aber ansonsten ist es nahezu 1:1 das von vor 15 Jahren gefühlt. Mhm. Ja, nein, das kam erst mit der 3 irgendwas Version, glaube ich, oder? Echt? Ja, ja. Ich dachte, das haben wir relativ früh gemacht. Naja, aber das ist auf alle Fälle super mächtig. Also schaut euch da mal, also wenn ihr irgendwas mit dem Unix-Editieren-Kram am Hut habt, kann rein und rausgepiped werden. Ihr könnt es umbenennen, ihr könnt es im Mode auswählen, ihr könnt es praktisch auch benutzen, um so eine Unix-Pipe, wie man sie an sich zusammenbaut, um einfach nur so Sicherheits zu kontrollieren, ja, also indem man das praktisch durch sie pipet und dann wieder raus und dann kann man nochmal oder per Hand so ein, zwei Dinge ändern, ja, aus irgendeinem Tool. Kann sogar als Standard Unix-Editor verwenden, zum Beispiel, wenn man Chrome-Tab editiert oder so. Ja. Das ist auch echt 90% meiner Use Cases. Das, was andere Leute, wo sich andere Leute noch in Villabajo um VI oder Emacs batschen und ein paar Nano schreien, habe ich halt sub-ethered, weil mir taugt das besser. Also ich muss sagen, ich benutze das eigentlich für alles, wo mir Textedit zu nervig ist. Also meistens halt irgendwelche kurzen Listen, die ich zusammenschreiben will, wo ich bloß Text brauche oder Notizen, weil Textedit so fürchterlich alles in Text, TXT speichert und war. Und also das ist so der andere Fall, wo ich auch denke, so, dass es ein reiner Texteditor ist und man immer so wirklich das File sieht, so wie es denn aussieht, finde ich auch noch sehr, sehr wichtig. Also deswegen, es gab auch schon eine Anfrage, ob man irgendwie Rich Text oder so integriert, also nicht in dieselbe App, weil das ist für mich so ein Alleinstellungsmerkmal. Ist sowieso eine Frage, wo das Produkt sich hinbewegen sollte. In der kollaborativen Seite gibt es einiges, was man jetzt machen könnte heutzutage. In der Textseite, also ich würde es gerne als meinen Lieblings-Elixir-Editor verwenden, dafür brauche ich aber dann das Project-Environment und das dauert halt ein bisschen. Aber das ist ein besseres. Autocomplete halt auch ein besseres vermutlich. Ja, genau, Autocomplete auch ein besseres. Also es gibt ja da jetzt Möglichkeiten, also auch den Language-Server zum Beispiel, den irgendwie Visual Studio und Microsoft so an den Start gebracht hat, der ist natürlich eine geile Schnittstelle dafür. Das wäre super. Also es gibt einen Haufen Potenzial und wenn man wirklich, also wenn es mit den Nutzern so weitergeht, dann lohnt sich das auch für Leute zu machen. Es ist halt die andere Geschichte auch als Nischen kommerzielles Produkt hat man immer auch so, okay, was machst du denn jetzt? Könntest du schon, wäre ein geiles Feature, aber kommt es dann an die Leute, erreicht man die, kommt man außen vor. Also es gibt ja nach wie vor auch BB-Editable, auch in den App Store, glaube ich, demnächst, das war auch angekündigt. Und es gibt so verschiedene Anwendungsfälle, die sind einfach dann abgedeckt. Und ja, jetzt ist es zumindest so, okay, mit so, so 10.000 Nutzer gibt es anscheinend schon jetzt. Ich finde, das ist dann schon lohnenswerte für die, was machen, hat auch so einen gewissen intrinsischen Wert, der einem gefällt. So. Definitiv. Ja, also sehr freudig. Schön, dass das alles geklappt hat. Und, wir sind alle soweit sehr glücklich mit der Situation. das hat jetzt das Thema schneller abgewirkt, als ich dachte. Kommen wir von Open Source zu Open Source. es soll darum gehen, dass der Internet Explorer oder Edge, wie er ja mittlerweile heißt, wohl in Windows 10 ersetzt wird demnächst, und mit demnächst meine ich mittelfristig, durch einen Chromium-basierenden Browser. Okay, crazy. Aber Edge war doch noch nie, ist doch noch gar nicht angekommen. Den nimmt doch noch niemand her. Tja. Aber offensichtlich möchte Microsoft da keine Ressourcen mehr drauf verschwenden und lieber halt irgendwie das abgehangene Browsing-Backend verwenden. Und dementsprechend wird jetzt dann demnächst quasi Chrome oder es war das was Chromium-basierendes mit Windows zusammen ausgeliefert. Das ist schon crazy, wenn man sich überlegt, wie Safari gestartet ist, oder? Also im Endeffekt von so, ach ja, wir machen jetzt einen Browser auf diesem komischen Mac, dominante Webplattform, auch wenn es natürlich Chrome weit über Safari ist, aber so andererseits Safari auf iOS durchaus in der mobilen Seite sehr dominant. Wie hieß dieser Linux-basierende Browser, der WebKit quasi gepusht hat als erstes? Conqueror. Also das war ja wirklich der Windows Explorer. Insofern macht jetzt Edge schon Full Circle. Stimmt, weil der Windows Explorer Klon ersetzt jetzt den Microsoft Internet Edge ohne Internet. Crazy. Das sag mal jemand, wenn du vor 15 Jahren das jemanden in dieser Firefox, hieß ja noch nicht Firefox, Mozilla versus Explorer-Diskussion, wenn du das gesagt hättest, du, in 15 Jahren sieht die Welt eh ganz anders aus und wir haben alle aufgeholt und überholt. Naja. Ja, das hätte sich niemand gedacht. Ja. Ja, sehr monokulturisch dann. Also es gibt der Firefox ist ja, also der Quantum, oder wie heißt der jetzt? Weiß ich nicht. Der aktuelle Firefox ist ja schon auch ein Browser, der durchaus relevantes Feature-Set hat und als Engine gut funktioniert inzwischen. Auch weiß ich nicht, ob ich jetzt auch noch das im Hinterkopf habe, weil das halt so die größte Rust-Anwendung ist auch. Weil sie ja da die JavaScript-Engine und Und die Großteil der unter der Haube Engine, dafür haben sie ja Rust gemacht, ja, die Programmiersprache. Und da bin ich ja ein Freund von. Aber so. Ach, Sul ist tot. Ich lese gerade zu Firefox nach. Ja, ja. Und das habe ich gar nicht mitbekommen, dass im Zuge von Quantum Sul kaputt ist. Ja, aber sie haben, glaube ich, was Ähnliches immer noch, oder? Als UI-Framework dann oben drauf. Ja, das Benutzeroberfläche heißt Photon, aber keine Ahnung, wie die Add-ons. Dafür haben wir alle Electron-Apps jetzt. Photon, oh, Electron. Hör mir auf. Ich habe jetzt nur 5% davon verstanden, was Sie in den letzten 5 Minuten gesprochen haben. Da kann ich dir sehr, sehr ans Herz legen, die Freakshow von vor 4 Mal, wo dasselbe mir passiert ist wegen Webentwicklungsumgebung. Und da haben sie sich mal eingeladen, die Leute, die hinter Padlauf und Co. stehen. Mhm. Und dann haben sie sich gefachsimpelt über aktuelle Webentwicklung. Mhm. Und da war ich so, also wenn ich nicht kurz vorher contributed hätte zu dem Padlauf-Player, hätte ich überhaupt nicht gewusst, von was er das ändert sich ja gefühlt auch alle 3 Minuten. Ja, ja, aber das war, ich fand es sehr spannend, mal in diese Situation zu kommen bei einem Tech-Podcast, weil man ist es ja nicht so gewohnt. Das bringt einem mal ein bisschen auf den Boden. Also ja? So Bildwerkzeuge zum Beispiel. Dafür habe ich jetzt, genau, wenn du Bildwerkzeuge sagst, Martin, dafür habe ich jetzt hier einen kleinen Titbit, ganz spontan, und zwar Photoshop gibt es in einer neuen Version, wo Apfel Z mehrfach rückgängig. Nein. Die Hölle ist zugefroren. Wow. Ja. In der Version, die ich auf hatte, ist es allerdings auch so, dass sie die Shift-Taste umgedreht haben. Bislang war mit Shift-Drücken proportional skalieren, wenn du transformiert hast. Ja. Und jetzt ist es genau anders. Nein. Diejenigen, die jetzt schon die Kommentare anfangen und schon tippen, dass man das ja schon immer so einstellen konnte, wissen wir. Ja, das wissen wir genau. Also mit Alt-Apfel-Z, das habe ich dann immer benutzt, war mehrfach... Einstellungen sind was für junge Leute. Alte Leute wie wir machen keine Einstellungen mehr, weil die wissen, irgendwann hast du den nächsten Rechner und da darfst du den ganzen Mist wieder konfigurieren und irgendwann hast du den übernächsten Rechner und spätestens dann hast du einfach keinen Bock mehr. Was mir zu Photoshop einfällt, ist, also im Rahmen von Sabisa Edit habe ich ja auch das meiste zwar in SVG und in Vektoren gemacht, mit Affinity Designer, auch mit einem schönen Workflow raus, der da auch in dem Projekt zu finden ist, falls sich jemand den adaptieren will. Aber ich musste dann auch so 1-2 Sachen in Photoshop machen wieder und ich hatte Photoshop jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr auf und die subtilen Veränderungen der einzelnen Tools haben mich so ein bisschen... Das Crop-Tool, wie ich das wieder in Freiform umstellen kann oben, weil das automatisch jetzt so eine riesen UI hat, wahrscheinlich schon seit längerem, aber so. Ich dachte so, ich habe in diesem Büro sehr laut geflucht über Photoshop mal wieder. Das ist so, Photoshop, wenn man nicht wirklich täglich drin ist, es bleibt to hate it. Es bleibt scheiße, aber es ist halt immer noch eins der Dinge, die so viel Verwendung haben und wo man sich, wenn man sich mal gewöhnt hat, es passt. Außerdem, ich muss sagen, dass Affinity Photo gefällt mir leider nicht trotz allem, aber ja. Die Geschmäcker. Ja. Okay, das beendet unseren Exkurs zum Thema Photoshop an dieser Stelle. Wir kehren zurück in die sicheren Gefilde der Agenda, die uns als nächstes zu Tumblr bringt. Und Tumblr ist gerade in den Schlagzeilen, weil sie jetzt Porno verbieten auf ihrer Webseite. Sie waren ja als finanziellen Selbstmord beginnen. Sozusagen. Sie waren ja ein bisschen Anlaufstelle für sowohl Sexarbeit als auch irgendwie Künstler mit pornografisch Anführungszeichen Inhalten. Beides wollen sie nicht mehr. Und da haben sie jetzt irgendwie gesagt, bis zum 18. oder so werden sie da jetzt irgendwie alle Tumblers dann auf privat stellen, die derartige Inhalte haben und ab da wird dann hart durchgegriffen. Das ist so krass. Ich habe den Aktienkurs von Tumblr gesehen, weil mir ein Kollege gezeigt hat, das sah aus wie Bitcoin. Das ist so im freien Fall unglaublich. Es gab ja dann auch Gerüchte, dass Apple schuld ist, wie immer. Ja, weil die gesagt haben, wir schmeißen euch aus dem App Store, ne? Ja, ja, also das war zumindest eine der Vermutungen, dass das wohl daran lag, dass Apple angeblich gedroht hätte, die Tumblr-App fliegt aus dem App Store, wenn sie denn nicht da alles ganz, ganz reine machen. Es gibt allerdings jetzt einen Artikel auf vox.com, der da so ein bisschen die Hintergründe beleuchtet und auch mit Insidern spricht. Und das ist wohl vor allem ein Verizon-Problem. Also Verizon gehört ja irgendwie wohl ein Teil von Tumblr und die würden halt gerne Werbung schalten und möchten halt nicht Werbung neben Porno schalten. Und deswegen ist das wohl schon länger in Planung, dass das so passiert. Ah, spannend. Shit. Für mich ist Tumblr ja schon länger tot, also seit der DSGVO ziemlich tot. Weil da kommt so ein spontaner Tumblr-Post und dann so kommt eine seitenfüllende Kleinanzeige, die man dann irgendwie richtig beantworten muss. Und das habe ich noch ein, zwei Mal gemacht und beim dritten Mal haben wir gedacht, leck mich. Ja, was ist denn? Warum kommt die jedes Mal neu? Weil mein Account halt nicht eingeloggt ist auf dem iPhone und so. Ja, also, ach so. Naja. Musst du die App verwenden? Ja, jetzt gehen alle zu Soup.io, oder wie ist das? Aber gibt es Soup.io noch? Ist doch tot und Super ich habe es gerade angesagt, Soup.io/everyone gibt es noch und ja, man kriegt auch sofort einen Dickpick. Also, Wenn du einen Dickpick kriegst, dann kannst du dich schon fast freuen, weil das meiste Soup.io ist halt irgendwelche furchtbare SEO-Kack und Spam und schlimme, blöde, langweilige Sachen. Ja, nee, natürlich wandert die Tumblrinas, wie sie ja gerne genannt werden, wandern jetzt wohl alle zu Mastodon und Co. ab. Ach. Aha. Ah ja, stimmt, ja, Mastodon durch die Federated-Geschichte gibt es natürlich auch sämtliche dieser Sozialfelder teilweise außen vor. Habe ich mich letztens auch ein bisschen eingelesen, das ist ganz spannend. Ich dachte du scherzt mit dem Dickpick auf Soup.io, aber nein, das war wirklich. Also, Bild war irgendwie so ein älterer Herr mit Penis draußen. Mit Kappe und Bart und Penis, ja. Ja, ich sehe ihn auch. Weil es gab immer so Uhrzeiten, hast du auf Soup.io meistens dann irgendwie so polnisch, glaube ich, von dem, was wir noch zugeschrieben haben. Das ist ganz derb dann teilweise. Man durfte da nicht so, das ist nicht, not safe for work. Do not surf und not ich hoffe, dass Martin jetzt one. Auch kein Not soup for work. Not soup for work. Ja. Ja. Aber ja, also insofern, man konnte ja darauf warten, dass Yahoo irgendwie Tumblr auch zugrunde richtet. Es ist jetzt passiert. Soweit so wenig überraschend. Kommen wir zu mehr Neuigkeiten. Und zwar, es gibt Neuigkeiten im Service in Sachen Spiele werden online verkauft als digitale Güter. Und zwar gibt es ja da einen Vormachthalter sozusagen, namentlich Steam. Und der bekommt jetzt ordentliche Konkurrenz von Unreal. Das ist gut. Ja, Unreal hat angekündigt, dass sie jetzt einen eigenen Store launchen, den Epic Game Store. Und in diesem Store wollen sie nach Überprüfung, was auch immer das bedeutet, das haben sie noch nicht genau gesagt, auch Spiele aufnehmen, die nicht mit der eigenen Engine gemacht wurden, sondern auch Unity und was nicht alles und quasi als Steam-Alternative da auftreten. Der große Unterschied zu Steam ist, dass sie einen Revenue-Share von 88-12, also sie behalten sich nur 12% der Einnahmen. Und für Leute, die Unreal benutzen, die sparen sich dann sogar die Engine-Kosten, also die Royalties. Aha, okay. Ich weiß nicht, ob ich ich finde das nicht uneingeschränkt gut. Klar ist positiv, dass Entwickler einen größeren Teil vom Kuchen bekommen. Aber wenn du dir anschaust, was Steam mit dem größeren Revenue-Share schon sich keine Moderatoren und nichts leisten können, oder wollen, ich weiß es nicht. Das Gute ist an der Stelle, dass der Chef von Epic im Interview gesagt haben, wir wollen keine Foren. Punkt. Okay. Und Reviews sind Opt-in vom Developer. So wie wir irgendwann aufgehört haben, Chat in unsere Spiele einzubauen. Genau. Aus Gründen. Schön und gut. Trotzdem, ich habe ein bisschen Angst vor dem Preiskampf. Ich mag den Konkurrenzkampf, weil ich finde, der belebt das immer. Der hat so, dann versuchen zwei verschiedene oder drei verschiedene Konkurrenten das bessere Angebot zu haben. Der Preiskampf ist halt ein bisschen schwierig, weil wenn es dann auf die Prozente geht, dann hast du halt unter Umständen immer kleiner werdende Margen für die Leute, die Stores machen. Und ich möchte auch, dass die Leute, die Stores machen, davon genug Geld verdienen, dass sie die Stores gut machen können. Tja, also ich würde dir da recht geben, wenn Steam jetzt besonders gut wäre. Ja, ich denke auch, das spiegelt jetzt sehr wenig die Marktrealität wider, weil Steam ist quasi Monopolist. Das heißt, jedes Spiel, was, also das ist jetzt natürlich übertrieben, weil es gibt andere Stores und du kannst auch Spiele so verkaufen, aber so gut wie jedes Spiel, was verkauft wird, davon bekommt Steam eine große Menge Share. Solange die Situation so ist, sehe ich überhaupt kein Problem damit, dass die Prozente gekürzt werden. Und ich glaube auch nicht, dass, also wenn du denkst, wie viel Geld die damit machen. Du kannst mir nicht erzählen, dass... Und wie ist das Angebot dafür ist? Ja, also so viel kann ein Store nicht kosten. Wobei allein schon sicherzustellen, dass die Server nicht schmelzen, wenn das Spiel mit den Pferdehuden rauskommt, das ist auch teuer. Ja, das ist teuer, das sehe ich auch ein, aber... Aber da kann ich ganz gut einhaken jetzt gerade, weil Steam hat ja Tage vor dieser Meldung von dem Epic Game Store auch verkündet, dass sie ihre Revenue Shares verändern. Aber halt in eine Richtung. In eine andere Richtung? Es bleibt bei 70-30 für alle, außer dein Spiel macht mehr als 10 Millionen Umsatz, dann hast du nur 25. Und wenn es mehr als 50 macht, dann hast du nur 20%. Das heißt, die eh schon das meiste Geld haben, kriegen noch mehr und die Indies kriegen nichts. Wie meine Oma sagt, der Daiwe scheißt immer auf den größten Haufen. Ja, und die Argumentation, die ist halt so pseudo-plausibel. Dahinter. Nämlich, ja, die großen Spiele, die bringen ja auch Traktion zu Steam und bei den kleinen, da ist ja eher dann Steam der Dienstleister und macht die dann groß und gibt ihnen eine Plattform und so. Und natürlich kannst du immer so argumentieren, aber es ist doch trotzdem einfach scheiße, so zu argumentieren. Es ist doch einfach scheiße zu sagen, ja, was weiß ich, Donald Trump ist total bekannt, natürlich, der hat eine Marke, dem gebe ich jetzt Geld dafür, weil er eine Marke ist. Nein, dieses ausgleichende Moment finde ich total wichtig. Ich finde es total wichtig, eben gerade auch die zu unterstützen, die noch nicht oder vielleicht auch nie erfolgreich sein werden, aber gerade auch die noch nicht eben diesen Durchbruch geschafft haben, die zu unterstützen. Und da gab es ein schönes Beispiel auch im Internet. Wenn jetzt die 99%, die von der neuen Regelung bei Steam nicht profitieren, wenn man die zusammennimmt, das sind vielleicht 10% von den Umsätzen von Steam. Das heißt also, für Steam ist das eine winzige Marge, die sie, wo sie, also vom Geld her, wenn du jetzt nicht aus so einem Kalkül argumentierst, vom Geld her könnten dieses locker denen auch geben. Ich denke, dass die einfach AAA-Leute halten wollen und verhindern wollen, dass mehr Leute sagen, wie Epic, macht deinen Scheiß alleine, wir machen unseren Scheiß jetzt, unseren eigenen Scheiß. Aber es ist so eine typische Leistungsträger, also in Anführungsstrichen, ich hoffe, die hat man gehört, das sind ganz dicke Anführungsstriche, die Leistungsträgerdebatte. Ja, das sind ja die sozusagen die wirkliche Arbeit machen oder die wirkliche Leistung erbringen. Die bezahlen die Plattform für die anderen. Ja. Und deswegen muss man denen das Geld geben. Nee, muss man gerade nicht. Übrigens, seit Oktober ist es wohl auch so, dass der Vorschlagsalgorithmus von Steam sich verändert hat. Valve hat gesagt, sie hätten einen Bug gefixt, der dazu geführt hätte, dass Leute Vorschläge bekommen haben, die nicht ihren Interessen entsprechen. Was aber tatsächlich, je nachdem, kann sein, dass das der Bug war oder nicht, aber was im Wesentlichen jetzt dazu führt, dass sie AAA-Produktionen bevorzugen und Indies weniger. Also es gibt diverse Indie-Entwickler, die da Zahlen zu geschert haben und denen ist halt seit Oktober einfach der Graf in den Boden eingebrochen. Krass. Weil sie einfach nicht mehr die Reichweite haben wie vorher. Okay. Und schon allein deswegen wäre eine Konkurrenz wirklich auch wichtig. Dass du eben nicht, schon allein deswegen, weil du dann nicht von einem Anbieter abhängig bist. So wie wir das natürlich auch im Apple-Ökosystem haben und Apple bewegt sich ja auch in eine sehr bedenkliche Richtung, was die Gerechtigkeit angeht, der Aufmerksamkeit. Und ich würde ja sogar hoffen, dass Apple sich dann auch mal seinen 70-30-Share überlegt, aber das ist, glaube ich, vergebene Hoffnung. Mich erstaunt es, dass die Steam-Suchfunktion oder die Steam-Vorschläge da so viel ausmachen, aber ich benutze den Steam-Store wahrscheinlich untypisch. Und gerade die mit diesen wellenartigen Discount-Aktionen ist es natürlich schon sicher relevant, wenn Leute sagen, okay, jetzt ist irgendwie Holiday Sale, jetzt browse ich da mal. Ja, und du machst halt das Ding auf und die werden halt dann gleich Sachen angezeigt und dann hast du quasi durch diese Vorschlagsalgorithmen mehr oder weniger ein Frontpage-Feature. Mhm. Und wenn du das halt nicht mehr hast, dann hat das schon Auswirkungen. Nur mal so, um so die Landschaft nochmal abzugrenzen, also so Stores für Games auf Mac und PC, also da gibt es Steam, es gibt Good Old Games, so GOG.com, das ist so einer, den ich auch noch genutzt habe, der relativ umfangreich ist inzwischen und nicht nur alte Spiele mehr hat. Stimmt, ja. Viele publishen auch parallel auf GOG.com. Ich weiß nicht, ob da die Rate, was man bekommt, besser ist. Wisst ihr, was GOG nimmt? Nee, keine Ahnung. Oh. Und gibt es noch was anderes? Also H.I.O. gibt es, aber das ist halt sehr indie und eher für kostenlose Spiele. Also es gibt auch Spiele zu kaufen auf H.I.O., aber es ist so... Ist es so die Größenordnung? Ich meine, es gibt ja auch Humble Bundle, aber es ist ja auch, also das mausert sich ja auch zu sowas in Richtung... Ja, Humble Bundle. Aber der Humble Store verkauft ja bloß Steam Keys, oder? Auch Steam Keys, aber auch zum direkt runterladen und irgendwie deren... Also hat nicht so wirklich... Also hat er zumindest... Du hast halt den einen... Also für mich als Kunde ist es halt schon so, ich kaufe da, wo ich jetzt nur klicken muss. Wenn ich meine Zugangsdaten nochmal eingeben muss, bin ich schon auch echt, also ich kaufe teilweise Spiele auf der PlayStation und nicht auf der Switch, obwohl ich die Switch jetzt für manche Indie-Games und so vielleicht praktischer fände, weil bei der PlayStation drücke ich halt den Knopf und bei der Switch muss ich meinen Account da mal angeben und dann nochmal mich zum Store schon mal nochmal anmelden auf der Switch selber. Und dann muss ich nochmal also nur weil das Kauf ein bisschen komplizierter ist. Also das ist so die Einstiegshürde, ich bin angemeldet, nehmt mein Geld. Vielleicht so ähnlich wie Apple Pay für mich auch so eine geile Erleichterung ist, also auch für Online-Store und Einkäufe. Ja. Ich weiß nicht, wie weit es hier schon verbreitet ist, aber in Amerika war das auch immer so, wenn es Apple Pay-Unterstützung hat, ist mir das auch wurscht. Aber das hat eher so diesen Markt für mich breiter gemacht, weil eine Webseite, wo ich einfach nur einmal klicken muss und dann kriege ich es, anstatt mir einen Account anzulegen, meine Rechnungsdaten und diese Anmelderei auf das ist es für mich als Kunde. Webseiten, wenn du auch auf Amazon gehen könntest. Ja. Es hat aber Amazon halt definitiv auch andere Seiteneffekte. Ja, also du nimmst halt nicht mehr jeden als einzelnen Händler wahr und hast eine Beziehung sozusagen zu der jeweiligen Firma, sondern du hast halt irgendwie zu diesem App Store eine Beziehung im Wesentlichen und hast da oder bei App Store oder zu Steam oder was auch immer und hast halt da vermutlich eher das Gefühl ist was Unpersönlicheres auf jeden Fall und gerade wenn es dann da auch schlechte Player gibt, dann habe ich das Gefühl, dass es halt schnell dazu führt, dass du davon ausgehst, dass du eh übers Ohr gehauen wirst, wenn du irgendwie zum Beispiel eine App kaufst, weil du in der Vergangenheit im App Store schlechte Erfahrungen gemacht hast und das führt halt dann dazu, dass es, also die Beziehung zwischen Programmierer oder Studio oder was auch immer und Kunde ist einfach eine andere. Ja, ich meine, die App Store Reviews und so, das ist halt der ich schreie in den Wald rein und das interessiert keinen. Dieses Feeling hast du, wenn du im App Store oder auf iOS dir Apps kaufst. Und das liegt an der Plattform. Ja. Also auf jeden Fall sind jetzt Konkurrenzstores und mehrere Stores Segen und Fluch zugleich. Ich meine, damit steigt natürlich auch der Aufwand für Entwickler, weil wenn der jetzt erfolgreich ist, dann kannst du es dir nicht leisten, nur auf Steam zu sein. Wenn er nicht erfolgreich ist, ist eh egal. Jeder Store macht seine eigene Zertifizierung, blabliblub. Bei Steam verlangt ja zum Beispiel auch, dass du Achievements drin hast und solche Sachen. Ja. Einfacher wird es dadurch nicht unbedingt. Vielleicht bringt der Wettbewerb ein bisschen was. Vielleicht muss man da auch einfach mal sagen, wir machen das so wie mit dem Wasser und den Straßen. Das muss Infrastruktur werden. Öffentliche Infrastruktur. Öffentliche Infrastruktur werden. Genau. Wie die Post. Auf Basis von itch.io wird das jetzt quasi allgemein gut. Aber das Interessante ist, also was ich zum Beispiel beim App Store von Apple was für mich da jetzt wichtig ist, ist überhaupt nicht der Store, ist überhaupt nicht die Infrastruktur. Was für mich den Store ausmacht, ist tatsächlich die Kuratierung. Hm. Und da ist ja Steam so unglaublich schlecht, glaube ich. Ich weiß es persönlich deswegen nicht, weil die Steam-App so schlecht ist, dass ich noch nie freiwillig drin gebrowst habe nach Spielen. Sondern diese Sachen wie Kuratierung haben sie halt im Wesentlichen outgesourced an die Community und du kennst die Community der Gamer. Und ich finde, da dürfen sie gerne ihr Geld für nehmen, für die Kuratierung, aber ja, keine Ahnung. Ja, kurze Nachinformation als Nachreichung sozusagen, der Revenue Share von GOG ist auch 70-30. Das war ja mal der Standard, also den auch, glaube ich, Apple gesetzt hat. Ja, ich glaube, übernommen hat. Übernommen von Steam. Ich glaube, das war so zu einem Zeitpunkt schon, das ist so ein Share, der üblich ist und den nehmen wir. War das vielleicht, kommt das aus der Musik auch? War das auch so 70-30? Das kann sein, dass es über iTunes kommt. Also es war deutlich mehr als von den Abrechnungsdiensten damals schon. Da gab es ja auch den Aufschrei von Anfang an, aber ich hatte den Eindruck, sie haben es von irgendeiner Quelle übernommen. Also ich kann mich erinnern, es war in der Keynote irgendwie ein Vergleich mit irgendwas, wo sie genauso gut oder besser dastanden. Aber ich weiß nicht mehr, mit was der Vergleich war. Ich erinnere mich, dass iTunes anders war, weil ich mir gedacht habe, oho. Aha. Aber ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, iTunes war iTunes 15% und der App Store 30. I do not remember. Wirklich. Das Interessante an Apple ist ja, dass wir da eine ganz andere Situation haben. Dass Apple 70-30 als Split macht, ist ja eigentlich viel, viel unverschämter, als wenn Steam das macht. Denn Apple benutzt ja die Apps nicht nur, um Revenue zu erzeugen, sondern als Werbung für die Apple. Um die Plattform. Hardware zu verkaufen. Und ist alternativlos. Genau. Also eigentlich müsste Apple den niedrigsten, wenn man jetzt rein marktwirtschaftlich argumentieren will, den niedrigsten Share haben. Tja. Ich meine, Unreal wird es sicherlich jetzt auch nutzen, um die eigene Engine attraktiver zu machen. Natürlich. Nun ja, wir behalten das im Auge und kaufen dann demnächst unsere Spiele im Epic Game Store vielleicht. Zumindest die, die nicht auf iOS laufen. Ha, nicht im App Store, sondern im Epic Store. Ja, ha, ha, ha. Oh. Au, Schmerz. Wir sprachen schon mehrfach von Apple und von Spielen. Und das bringt mich nahtlos zum nächsten Thema, nämlich das Apple-Spiel des Jahres. Es ist Donut Country geworden. County. Ich sag immer meine Country. Meine Kinder sagen, das ist das Lochspiel. Ich will wieder das Lochspiel spielen. Ja, die traurige Nachricht, die man gleich dazu sagen muss, Apple ist sich der Änderung von letztem Jahr treu geblieben, Es gibt die Auswahlliste nicht mehr, sondern nur das Spiel des Jahres. Das ist ein bisschen schade. Es gibt auch nicht mal ein Runner-Up oder so, finde ich sehr, sehr, sehr bedauerlich. In den Menüs drin auch nicht. Und dann steht da im Feature die besten Spiele des Jahres. Und wenn du da draufklickst, dann kommen die Charts. Und das sagt, da habe ich au geschrien. Ja, weil das sind nicht die besten Spiele des Jahres, sondern die bestverkauften Spiele des Jahres. Dass Apple da keine Unterscheidung mehr machen mag, ja. Das ist doch so ein bisschen Bankrotterklärung in Sachen Kuratierung, nicht? Ja, leider. Ja. Und wie gesagt, nur ein einziges Spiel rauszuheben. Also ich kann mich erinnern, wie stark sich auch diese Listen damals ausgewirkt haben auf die Verkäufe, die Weihnachtsverkäufe. Und jetzt hast du halt keine Liste mehr, sondern die Charts. Ja. Dann verkaufen sich halt die Sachen, die in den Charts sind, nochmal besser. Super. Wie meine Oma sagt, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Ja, willkommen, Déjà-vu. Ich finde es aber trotzdem schön, dass es Donut County geworden ist. Wie ich es nennen würde, The Whole Story. Oh, I like it. War so ein bisschen mit dem Brecheisen. Nein, das war jetzt eigentlich, egal. Kommen wir zum Konsum, wo wir eh schon über Spiele und Verkaufen reden. Und wir fangen an mit dem Spiel, wo ich mir immer nicht sicher bin, wie ich es aussprechen soll. Chuchel? Kuchel? Also ich mache jetzt gleich mal einen Dreierpakt, falls ihr nicht einschreitet, weil ihr es gespielt habt. Ich habe jetzt drei Spiele rausgesucht, die ich maximal angespielt habe, aber die ich erwähnen wollte. Aber es sieht aus, als wären es vier. Aber gehört da Kuchel auch dazu? Das vierte habe ich nicht eingetragen. So. Kuchel ist, haben wir schon besprochen, könnt ihr nachgucken, wenn ihr in der Fanboys-Suche sucht, dann sucht nach Huchel oder Chuchel oder Huchel, also C-H-U-C-H-E-L. Mhm. Ist auf Steam erschienen von Aminata Design. Folge 322 übrigens. Ah ja, siehst du. Service von Dom, von MAP. Hm. Sehr gut. Genau, da haben wir, glaube ich, genug drüber gesprochen. Gibt's jetzt auch für iOS. Ist sicherlich auch was Nettes für zwischendurch. Hm. Dann wollte ich erwähnen, Mortician's Tale ist jetzt auch für iOS erschienen. Gab's vorher. Das sieht toll aus, ja. Ich wollte das immer zocken. Ich glaube, ich habe es schon gekauft, als es mal reduziert war in Steam, aber ich habe es immer noch nicht gezockt. Mortician's Tale ist ein erzählendes Spiel, wo du eine Leichenbestatterin spielst. Du musst die Leichen herrichten für die Begräbnisse. Ich habe jetzt bloß reingespielt, es war sehr textlastig. Okay. Und da hatte ich nicht genug Ruhe dafür, mich wirklich drauf einzulassen. Soll aber wohl eine sehr schöne und berührende Story auch erzählen. Hm. Insofern darauf hingewiesen. Und dann zwei Spiele, die relativ unter dem Radar also bei mir gelaufen sind. So, jetzt verstehe ich. vielleicht habe ich das schon mal erwähnt, und zwar Calculator The Game, und jetzt gibt's Calculator 2 The Game neu. Das ist ein Spiel, wo du rechnen musst auf einem Rechner und immer das Ergebnis ausrechnen. Und der Witz ist einfach dran, dass die Tasten sich halt austauschen und dann verschiedene Funktionen kriegen. Also zum Beispiel eine +3-Taste und eine +1-Taste und dein Ergebnis muss 4 sein. Das ist 2 Züge. Also wie Please Don't Touch Anything. Ja, ein bisschen so. Mit genau. Und dann gibt's halt solche Sachen wie löscht die letzte Ziffer und so Kram. Crazy. Es ist leider free to play, das heißt, aber mit Werbung. Ich habe jetzt nicht so lange reingespielt. Ich fand die Idee ganz putzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sieht lustig aus, ja. Aha. 4 Spiele, du hast total recht. Tja. Und das fünfte bin dann nämlich ich. Ich wollte auch einen iOS-Titel empfehlen, den ich nicht lange, aber durchaus gerne gespielt habe. Also bisher, ich bin noch nicht zu mir gekommen. Es ist nämlich die Rede von Dandara. Das ist ein Jump'n'Run ist falsch, weil man läuft eigentlich nicht, es ist mehr ein Jump eigentlich. Es ist ein Metroidvania, das bedeutet, man bekommt, wenn man sich in diesen Leveln vorarbeitet, neue Fähigkeiten, die dann dazu führen, dass sich die Welt mehr Seitengänge sozusagen in der Welt erschließen. Mhm. Und man kann da quasi, wenn man zurücktrackt, dann neue Gebiete finden, wie man das zum Beispiel auch aus Hollow Knight kennt oder eben aus Metroid oder Castlevania. Dieses Spiel zeichnet sich im Wesentlichen darauf aus, dass es eine sehr gute Bedienung für Touchscreens und damit eben auch für iOS hat, weil du im Wesentlichen sagst, spring in diese Richtung. Und der Rest passiert dann sozusagen automatisch. Du springst vom Boden an die Decke zum Beispiel und du gibst halt nur die Richtung vor, in der die Figur springen muss. Und schießen tust du dann quasi mit der anderen Hand auf der rechten Seite des Screens, auch mit direktionalen Gesten sozusagen, aber du steuerst halt die Figur im Wesentlichen eben durch linke und rechte direktionale Gesten auf dem Touchscreen. Und das funktioniert gut. Also ich bin erstaunt. Es ist ein bisschen wie diese Golfspiele, ne? Ja, genau. Du ziehst so die Richtung auf und dann kannst du loslassen. Und man kann es erstaunlich schnell spielen. Genau. Das Spiel, also wenn man es ein bisschen gewöhnt ist. Stimmt. Es ist halt irgendwie, es macht halt dieses schnelle Jump-and-Run-Gefühl mit einer Steuerung, die in einem Touchscreen einfach viel besser taugt als virtueller Joystick oder so. Und gibt es eben für alle iOS-Sachen, aber eben auch für Switch und Konsolen und Kram. Aber ich habe es jetzt auf iOS gespielt und fand es dort sehr gut. Ich finde es cool, dass sie sich trauen, dass sie, also das ist ein Vollpreistitel, sie wollen, sie verlangen tatsächlich einen Preis, der für ein echtes Spiel gerechtfertigt ist. Sie langt, das ist der Grund, warum ich es mir jetzt erst geholt habe, nachdem Martin gesagt hat, er bespricht es. Ich habe das nämlich vor einem halben Jahr oder wann es rausgekommen ist, vielleicht sogar ein ganzes Jahr, weiß ich gar nicht, gesehen, war auch von Apple gefeatured, groß, Editor's Choice, aber 15 Euro, da war ich mir halt dann zu unsicher und damals kannte ich mit Metroidvanias noch nicht. Ich bin ja jetzt dieses Jahr sehr an Metroidvanias angeführt worden. Nice. Was mir aufgefallen ist, als ich es heute gespielt habe, es war für mich unbedienbar. Ja. Und dann bin ich ins Menü gegangen und habe die Bewegung auch nach rechts gelegt und das Schießen nach links und dann war alles wunderbar. Okay, du bist Linkshänder, ja? Nein, ich bin Rechtshänder und gerade deswegen mit links sich zu bewegen, fürchterlich. Okay, also ja. Ja, muss ich vielleicht auch mal probieren, aber ich hatte die Probleme jetzt nicht, aber gut, dass man es... Genau, ich wollte das bloß sagen, weil ja, falls euch die Bedienung ins Kreuz schießt, probiert das einfach mal aus und tauscht das. Ich muss sagen, das Schießen fällt mir trotzdem recht schwer, weil da habe ich keine, da kriege ich keine Linie, in die ich angezeigt, wo ich hinschieße. Und da bin ich noch nicht sehr gut. Aber dafür hast du ja drei Projektile, die so leicht unterschiedliche Richtungen abdecken. Insofern kannst du das ein bisschen grobmotorischer agieren. Also auf jeden Fall ganz spannend. Mal sehen, ob mir das dann auch langfristig Spaß macht. Aber war auf jeden Fall einer der interessanteren Titel dieses Jahr. Cool. Kommen wir zu einem Audiobuch. Und zwar ist das wohl wahrscheinlich der vierte Teil vom Känguru. Ich bin da nicht up to date. Wie sieht's aus? Marc-Uwe Klingen ist ja so ein Buch pro Jahr Produzierer. Da letztes Jahr ja Quality Land rauskam. War das letztes Jahr erst? Ja, letztes Jahr. Letztes Jahr davor letztes schon? Jahr kam Quality Land raus. Also es war so eine Pause vom Känguru. Jetzt kam das vierte Känguru-Buch raus. Es soll übrigens einen Film geben. Oho. Werden geben von Danny Levy. Danny Levy, X-Filme, falls euch das was sagt. Weiß jetzt gar nicht, mir fällt jetzt gerade keiner an. Alles auf Zucker, glaube ich, hat er gemacht. War das nicht auch dieses Helge Schneider spielt Hitler-Ding? Ist der von Danny Levy? Das weiß ich nicht genau. Ich habe Danny Levy damals kennengelernt, als der so mit Tom Tück war, dieses X-Filme. Und es war so der neue deutsche Film, weiß ich nicht, Ende 90er oder so. ja. Und keine Ahnung, was er da so in der Zwischenzeit so alles gemacht hat. Genau, aber das wollte ich gar nicht erzählen. Känguru Apokryphen, ich fand es wieder sehr, sehr amüsant. Und es legt halt immer ganz schön auf sehr, sehr konsumierbare Weise den Finger in die Wunden unserer seltsamen Gesellschaft. Ich muss sagen, die Känguru-Geschichte, da habe ich die ersten drei CDs mal mir anhören wollen. Oder die ersten drei Sammlungen und in der Mitte von der zweiten war ich dann irgendwann raus. Ich habe es nicht geschafft, das zu genießen. Ich fand, der Finger war nicht tief genug in der Wunde. Der Humor war dafür dann irgendwie zu plump und dann war es mir dann zu schade um meine Zeit. Ich lasse jedem, der das mag, seinen Spaß und gönne ihn ihm oder ihr und ihm und ich bin jedenfalls raus. Also das ist genau das, was ich bislang immer so gehört habe. Entweder man das zündet bei jemandem oder nicht. Ich mochte schon das erste Känguru und bin da auch dabei geblieben. Fans des Kängurus werden das Känguru mögen. Lache mich immer schrecklich drüber. Und für mich ist dieses so gesellschaftskritische sehr sehr schönes Beiwerk bei der ganzen Sache. Es ist halt auch immer sehr absurder Humor. Ich kann bloß empfehlen, wenn man sich das reinzieht, sich die Hörbuchfassung zu holen, weil ich mag es sehr gerne, wie Marc-Uwe Kling das vorträgt. Ich weiß gar nicht, wie es gelesen ist, ob das überhaupt lustig ist. Ja, man braucht schon seinen Vortrag dazu, glaube ich auch. Ich habe das als Toilettenlektüre. Aber also steht halt so, weil es ist so wegen kurzen Geschichten und so passt eigentlich immer ganz gut. Aber so, man braucht schon Marc-Uwe Kling dazu. Also auch bei Quality Land würde ich empfehlen, das zu hören, kann ich das. Und dann will ich erwähnen, in dem Känguru Apokryphen kommt ein Spiel vor, und zwar Open Schnick. Open Schnick ist Schnick, Schnack, Schnuck mit Freestyle Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Das heißt, du kannst Schnick, Schnack, Schnuck einfach das zeigen, was du zeigen möchtest. Danach erklären dann beide Spieler, was sie gezeigt haben und man muss ausdiskutieren, welches der beiden Symbole gewonnen hat. Das benutzt er in einem Kapitel von dem Buch, aber es funktioniert grandios auch in der echten Welt. Der Hauptspaß ist tatsächlich, neben dem Raussuchen, was man zeigt, auch danach zu diskutieren, welcher Teil denn gewonnen hat und warum. Ja, also du kannst quasi einen Tyrannosaurus gegen den Hulk sozusagen zeigen oder, und dann müsst ihr diskutieren, wer gewinnt. Oder Tyrannosaurus gegen einen Meteor und dann gewinnt, oder Meteorit und dann gewinnt der Meteorit, weil er die, ja, und so weiter. Sehr amüsant und jetzt kommt ja auch bald Silvester, also kann ich bloß empfehlen, spielt an Silvester, wenn euch langweilig ist, Open Schnick. Ja, das ist doch eine Spieleempfehlung, die nichts kostet. Ganz im Gegensatz zu Katamari Damacy Reroll, was am Freitag für die Switch erscheint und wie der Name nahelegt, eine Neuauflage, ein Reroll von Katamari Damacy sein wird. Wir erinnern uns das lustige Spiel, in dem man Gegenstände zu einem Ball verarbeitet und irgendwann die ganze Welt aufrollt, weil der Ball immer größer wird. Und jetzt wird es das demnächst auch für die Switch geben. In einer HD-Version mit irgendwie neuen Zwischensequenzen und Schnickschnack. Und ja, also ich wollte das nur ankündigen als Titel für die Switch, den man im Auge behalten sollte, weil das ist ein gutes Spiel. Und den auf aktueller Hardware zu spielen oder das auf aktueller Hardware zu spielen, ist definitiv was wert. Ich finde es so lustig, dass die Katamari Damacy-Leute halt das machen, was Nintendo eh macht, nämlich dieselbe IP immer weiter ausschlachten, nur halt das auf ein ganz anderes Niveau hebt und einfach da ein und dasselbe Spiel immer wieder rausbringen und damit immer wieder Erfolg haben, weil das Spiel einfach so toll ist. Und ich kann mir auch vorstellen, ob das wird, nochmal das Sumo-Ringer-Level zu spielen, weil das ist einfach so cool. Ich habe es ja letztens erst wieder gespielt auf der Plus. Da gibt es ja Katamari Forever, glaube ich. Oder ist es Forever von der PlayStation 3? Das ist Forever, glaube ich. Das habe ich vor kurzem so fast wieder ganz durch. Ich will es spielen immer. Ich mag es. Ich bin aber auch immer, also ich finde diese Balance. Ich habe immer noch das Gefühl, es könnte das perfekte Katamari Damacy noch geben. Hm. Wenn man ein bisschen weniger lädt, ein bisschen weniger träge, aber immer noch träge genug, ein bisschen weniger nerviges zwischen. Also irgendwo da ist Raum für. Das ist Raum für, und deswegen, ich werde mir auch diese Version wieder angucken, glaube ich, weil ich mag sie gerne. Ich spiele es auch gerne. Und weiß ich nicht, da könnte man ja nochmal mit der Switch, könnte man ja noch mit Motion Controls oder wo auch immer ganz üble Dinge machen, wenn man die Controller da abnimmt von beiden Seiten und dann vielleicht ganz üble Panzerfahrmechaniken einbaut, mit irgendwie im Kreis wuchteln oder so. ja, schlimm, dass du mir das gesagt hast, das muss ich mir doch wieder ein Spiel für die Switch kaufen. Da fällt mir ein, ich habe was nicht eingetragen. Ich wollte noch kurz anmerken, bevor du hier von den Gleisen fährst, die halbe Miete bei Katamari ist ja sowieso immer der Soundtrack und ich freue mich darauf, wieder da und so im Ohr zu haben die ganze Zeit. Oh, waren das jetzt noch acht Takte oder sind wir schon... Ich glaube, es waren zwei Takte. Aber toll. Ein Zweitakter. Naja, wenn man eine Alternative haben will, nächste Woche erscheint dann Gris. Oh ja. Was ich schon mal erwähnt habe, am Donnerstag, das ist der 12. oder 15. Weiß ich gar nicht. Rechnen, 17. 5 plus 7 ist der 12. Dann ist es der 13. Ist der 13. Ja. Ja, 13. Dezember. Yes. Da freue ich mich auch noch drauf. Das ist ja so das letzte Spiel, was ich dieses Jahr noch erwarte, was vielleicht in meine Top 5 kommen könnte. Aha, okay, spannend. Aber das wollte ich zur Switch noch sagen, weil mir ist vor kurzem erst aufgefallen, dass jetzt endlich mein von auf Steam gekauftes Into the Breach, weil ich ja großer Faster Than Light FTL-Fan war und bin, es dann aber auf Steam gekauft hatte und es keine Mac-Version gab noch. Es gibt inzwischen die Mac-Version, wenn man es auf Steam aus Versehen gekauft hat. Man kann es einfach runterladen, wenn man es gekauft hat. Und es kam auch die Switch-Version raus, die ich mir dann gleich geshoppt habe, weil die wurde mir sehr empfohlen. Und auch zu Recht, weil mit dem ganzen gefummeligen Detailkram hat man mit dem Control-Scheme auf so einer Konsole mit den verschiedenen Knöpfen überall durchaus einen sehr, sehr guten Mechanismus, um das schnell und gut zu spielen mit viel Übersicht. Also kann ich jetzt, also gefällt mir sehr gut, wie sie die Steuerung umgesetzt haben für die Switch. Nach wie vor das Spiel selber, Marcel kam ja gar nicht rein. Man muss schon diese Battle-Isle-Style-Kampfmechanik mögen. So, also ist ganz anders als FTL. Aber auch ich finde es sehr gut. Es dauert nach wie vor immer mir ein bisschen zu lange noch so ein Run. Aber ja, die Switch-Version ist Deluxe. Also die kann man sich da gerne betätigen. Weil, und es passt auch von der Größe her auf dem Display, so vom Spielen her. Das ist einfach ein ziemlich ideales Package für das Game. Gut, du bist dann quasi auch, glaube ich, für den Rest des Konsums verantwortlich. Das ist alles en bloc jetzt hier für dich. Zack, zack, zack, en bloc. Dann machen wir doch mal einen kurzen Abstand von den Spielen erstmal, weil was mir passiert ist, Netflix hat mir was empfohlen und ich bin sehr froh darüber, dass es dass Netflix da relativ viel Content jetzt hat. Und zwar hat mir Netflix Darren Brown Content empfohlen. Wer Darren Brown nicht kennt, der ist ein Hypnotiseur, Illusionist und Fernsehmagician mehr oder weniger, aber mit so einem halb ernsten Einschlag immer wieder mal. Also mit Mentalist ist, glaube ich, das richtige Wort. Mentalist, ja, so ein bisschen erklärbar, aber viel Suggestionskram auch. Also wirklich, für mich persönlich war, also ich habe sein gesamtes Werk konsumiert, auch die Bücher, sein Oeuvre. Und für mich war es damals so überraschend, weil halt so diese ganze Hypnose- und Suggestionsgeschichte immer so ein bisschen sehr vages Feld war. Und er da relativ viel erklärt drumherum. Aber immer noch genug Mystery lässt, damit es Spaß macht. Was jetzt auf... Wer den jetzt noch gar nicht kennt, es gibt eine Reihenfolge, in der man diesen Content angucken sollte, weil die etwas, sagen wir, härteren, also die etwas pushigeren Varianten, die er dann später so gemacht hat und eben unter anderem auch The Push ist gerade so der, weiß nicht, 2 Jahre alt oder so oder 3 Jahre alt, die sind schon so, die fühlen sich sehr grenzwertig, grenzüberschreitend an und dafür braucht man erstmal den Kontext, okay, der darf das vielleicht, ja. Das könnt ihr alle noch selber entscheiden. Es ist auf alle Fälle spannend anzugucken. Deswegen ist so Infamous ist so eins so seiner Bühnenshows und ich war auch auf einer live in London mal. Leider auf Enigma, glaube ich, ist einer ein bisschen düstereren und nicht so einer positiv angehauchten. Aber es ist einfach, ich wollte es auch mal live sehen und es ist gigantisch so diese Moment und diese Reveal und wie macht er das, ja. Es gibt endlos viel Content. Also es gibt irgendwie Mind Control, ist die amerikanische Variante von die britische ist viel angenehmer, die amerikanische ist ein bisschen mehr sensationalisiert worden. Mhm. Das sind so kurze Sendungen. Dann Trick or Treat war super und auch ein bisschen dunkel schon, mit Leuten irgendwo hinpushen. Und jetzt eben auf Netflix, für die Leute, die einen Netflix-Account haben, frei verfügbar. Reihenfolge wäre Infamous. Das ist eine schöne 1-Stunden-Bühnenshow. Dann gibt's Apocalypse in 4. Da würde ich empfehlen, erst 3 und 4 zu gucken und dann 1 und 2. Ist nämlich eine random zusammenhängende, sind eigentlich 2 unterschiedliche Sendungen. Die ersten 2 sind so ein bisschen was Pushiges, wo man so ein bisschen, das mögen muss. Und die anderen 2 sind eine nette, schon fast Placebo-Doku. So, das ist eigentlich nämlich auch ganz nett. Dann, und auch eine Religions nicht Doku, aber er schafft es sehr schön, so Cold Reader und so diesen Effekt, diesen Aha-Effekt, den man so haben kann, wenn Leute Dinge wissen, die sie nicht wissen können oder so und das aufs Übersinnliche übertragen, das schön davon zu trennen. Also so dieses, der kann das, der hat es lang vorbereitet, kann Cold Reading und alle diese Techniken, trennt es aber ganz klar jetzt von religiöser Epiphanie und Übersinnlichkeit. Und das macht er auf eine sehr, wie ich finde, gute Art und Weise. Und deswegen das hier. Miracle ist auch eine Bühnenshow, die ist aber ein bisschen fad leider. Das habe ich irgendwie, das war so mein Einstieg mit Annalena dann, der mich ein bisschen schade findet, da wäre Infamous besser gewesen. Und Sacrifice habe ich noch gar nicht geguckt. So, das ist noch ein neuer Content für mich, freut mich. Ich kann den sehr empfehlen. Für mich war das sehr augenöffnend, vieles davon, weil es halt auch, also diese unbewusste Suggestion ist ja auch echt super fies. So, was man denn alles so erreicht, also wie einem die Gegebenheiten so präsentiert werden können, was man denn für Optionen hat im Leben zum Beispiel, und das einen dann unterbewusst schon sofort einschränkt. Ja, so diese klassische, mach mal A oder B, was man in der Kindererziehung gut verwenden kann. Ja, es gibt ja noch die ganzen anderen Gründe, aber wenn es jetzt auf einmal die Auswahl aus zwei ist, dann wird eins der beiden genommen und sowas. Willst du gleich die Zähne putzen oder nachher? Genau, und er dröselt diese ganzen Dinge sehr schön auf. Ja, so im Sinne von, hat man ein Bewusstsein dafür. Du kannst zwar teilweise nichts dagegen machen. Ja? Also wenn jemand dein Unterbewusstsein gut erwischt und auch ein bisschen die entsprechenden, alle Varianten davon macht, dann hast du schon ein bisschen verloren. Bei den Hypnose-Dingen finde ich es immer ganz krass. Also weil ich glaube nicht, dass man da aus kann, als jemand, der dafür empfänglich ist, so diesen Hypnose-Trick zu unterliegen, dass praktisch so jemand, der das kann, geht auf dich zu und lässt dich jetzt schlafen, so mit Ad-hoc Reizüberlastung und sowas. Ja, aber ich glaube, du musst dafür auch schon, also du musst offen sein. Das ist jetzt nicht was gegen deinen Willen komplett passieren kann. Das ist, glaube ich, es ist eine Typfrage. Also er selektiert ja immer sehr gut die Leute, die so ein bisschen suggestiver und konform sind. Ja, und und damit macht ja diese Auswahl, dass die offen dafür sind. Ich glaube aber, dass diejenigen sich, ich weiß nicht, ob die so leicht aus dieser Mentalität rauskommen. Also wenn du das so ein bisschen, weiß ich nicht, schwierig. Ich glaube, ich guck das deshalb auch so gerne, weil ich denke, dass man sich auf seine Erklärungen halt auch nicht verlassen kann. So ein bisschen der unreliable Erklärbär. Und ich musste kurz widersprechen übrigens, ich fand The Miracle fand ich eigentlich ziemlich gut, aber ich verstehe, wenn man es langweilig findet, aber ich fand es eigentlich. Das war jetzt aber nicht der durch Hypnose alle von ihren Leiden heilt und dann am Ende sagt, ihr seid gar nicht geheilt. Und alles so. Das war auch auf Netflix so ein Mentalist, deswegen frage ich. Es gibt so eine schlechte deutsche Kopie davon. Eine schlechte deutsche Kopie davon, die macht es so ein bisschen. Er macht es eigentlich, ich finde, also man kann mit seinen Vorgehen teilweise ins Gericht gehen, aber so grundsätzlich macht er schon eine gute Variante. Und das mit dem, also der hat so eine Heilungsgeschichte, sagt dann aber nicht das nicht, sondern gibt was Positives mit. Also dann macht er eher so eine Kurve wie, ich habe euch mit euch jetzt dieses Erlebnis gemacht und ihr nehmt aus diesem Erlebnis Folgendes mit. Ja? Also er macht nicht die Dinge kaputt, er ist immer daran bedacht, dass die, oder zumindest so wie er es darstellt, und ich glaube ihm das an der Stelle schon auch, dass die Personen, die beteiligt sind, was mitnehmen, was positiv für die wirkt. Mhm. Und deshalb finde ich das auch so, er ist so ein bisschen der Teufel, aber auf eine gute Art und Weise. Ich glaube, dass auch ein großer Komponente in dem Erfolg von solchen Maschen ist, dass sie sich halt unvorbereitet treffen. So, wenn du da gleich von Anfang an feindlich eingestellt bist und die Haltung dann nicht aufgibst, denke ich, dass das wenig Aussicht auf Erfolg hat. Aber es gibt einfach so viele konditionierte Sachen, auf die wir einfach getrimmt sind, wie diese Sache mit dem Handshake Interrupt, dass jemand dir die Hand hinhält und dass dein erster Reflex ist, die Hand zu nehmen. Und damit kann jemand, der das kann, schon ganz, ganz viel machen. Allein damit, dass er dein Hirn so auf, er weiß jetzt, auf welches Gleis er dein Hirn gesetzt hat. Ich glaube, da muss man aber grundsätzlich auch sehr vorsichtig sein in solchen Sachen. Weil also bei mir führt zum Beispiel dazu, dass jemand ständig meinen Namen wiederholt, mittlerweile dazu, dass ich sofort super skeptisch und misstrauisch werde, weil ich genau weiß, das ist halt irgendwie eine Technik, die mich quasi zustimmend machen soll, wenn er immer hinter jedem Satz Martin sagt, dann ja, das ist so schlimm. Ja, das. Aber das finde ich großartig. Ich meine, das ist das, was man als Einzelperson, glaube ich, aus dem ganzen Content gut mit rausnehmen kann. So diese diese Tricks und die dann einfach mal zu erkennen. Mhm. Ja, du musst ja auch nicht dann alle Leute scheiße finden, die das machen und auch nicht sofort so, ach ja, das ist wahrscheinlich das, was passiert ist. Aber so überhaupt, okay, da ist jetzt jemand, der sagt immer ja und oder der bei jeder Sache nachfragt, ob das so Sinn ergibt und das halt in einer Art und Weise macht, wo man eher bejahend antwortet, dass man innerlich was eine Bejahung hat. Mhm. Also diese ganzen verschiedenen Elemente mal gehört zu haben, finde ich so wertvoll. Die hatte ich nämlich vorher nicht auf dem Schirm. Und ich weiß noch, ich glaube, das ist schon so lange her, dass ich seinem Content konsumiere, so zu Uni-Zeiten. Da haben wir uns wirklich drüber unterhalten und auch über neurolinguistisches Programmieren. Ich glaube, du hast damit mal rauchen aufgehört, so mit so einer Suggestionsgeschichte. Über 10 Jahren jetzt rauchfrei mit NLP-Gehirnwäsche. Und ich finde, es ist ein schönes Tool zu haben. Ja, also man kann es ja auch einfach benutzen, so ähnlich wie man den Placebo auch benutzen kann, auch wenn man weiß, dass er jetzt nicht in, man kann an dem Placebo, man kann sich den Placebo-Effekt ja auch besorgen, ohne dass man, also obwohl man weiß, dass es ein Placebo ist. Er funktioniert, obwohl man weiß, dass es einen gibt. Ich finde andersrum, das Wertvollste ist, die Trigger zu kennen, weil das ist, wenn du dein Verhalten ändern willst und du machst Dinge, auf die du keine Lust hast. Also was weiß ich, du bist aufbrausend, du bist süchtig nach irgendwas, was auch immer. Es gibt so viele Sachen, die wir ändern wollen. Dann ist ein ganz, ganz wertvoller erster Schritt, einfach die Trigger zu kennen, zu sortieren. Also zum Beispiel ein Weg, wenn du versuchst, mit dem Trinken aufzuhören, ist, schreib dir immer auf, wann du gerade Bock hast auf was auch immer, ein Bier oder was du halt gerade konsumierst. Und interessant ist, was das dann macht, weil du hast dann so, du rückst es ins Bewusstsein und da kriegst du diese winzige Lücke in deinem Kopf zwischen Impuls und Ausführen. Und wenn du diese Trigger kennst bei dir und wenn du auch so weißt, was Leute mit dir machen, was die Knöpfe sind, die Leute versuchen bei dir zu drücken, hast du halt auch so eine kleine Lücke und vielleicht die Chance zu sagen, nee Spezi, ich mach da jetzt nicht mit. Ja. Also Tobi, Merz, Spahn oder Kramp-Karrenbauer? Das tut mir leid, ich wäre so gerne dabei. Ich würde so gerne Insider sein, in was Politik angeht. Ich bin davon raus. Keiner von ich glaube eher Spahn. Mit Eddie Murphy zu. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war das jetzt auch eine falsche Referenz. Also Spahn nicht. Merz ist ganz furchtbar. Bleibt im Ausschlussverfahren. Genau, und jetzt bist du in die Falle getappt. Du musst out of the box denken. Ich habe dir 3 Varianten. 4 Jahre mehr. Du bist ja reingefallen. Nein, 4 more years. 4 more years. Ja, wir werden jetzt im nächsten Selbsthilfe-Podcast. Ich finde den Content großartig. Ich habe sein komplettes Web konsumiert, auch über Umwege, weil Channel 4 war sehr schwer zu bekommen damals. Und ich hätte gern so dieses, ich hätte gern einfach das komplette Werk auf Knopfdruck bezahlt. Ging leider nie. Darren Brown. Aber ich habe relativ viel davon gehabt und das freut mich. Ist das Pferderennen, der Pferderennenfilm auch auf Netflix? Nee, leider nicht, aber der ist sehr gut. Also die Pferderennen und die Wettgeschichte, finde ich, ist eine sehr, sehr gute auch. Ja. Das russische Roulette ist, glaube ich, auch nicht auf Netflix, weil das ist irgendwie auch sowas, wo er sich irgendwie, dass er nicht mehr so gerne zeigt, glaube ich. Ja. Nun ja, kommen wir zum nächsten Thema und da geht es um Artifact, ein Trading Card Game, das ich vor geraumer Zeit hier in diesem Podcast Dom empfohlen habe und hat er sich wohl jetzt angeguckt, ne? Ja, es kam nämlich raus. Ich habe es gar nicht mitbekommen, wie es dann genau rauskam. Ich habe mir damals, wie du es empfohlen hast, das Video angeguckt und habe gedacht, oh, ist das kompliziert. Also warte ich, bis es rauskommt und mache das Tutorial dann. Jetzt habe ich gewartet, bis es rauskommt und habe das Tutorial gemacht und der Gedanke ist immer noch, oh, es ist ein bisschen zu kompliziert. Also die Einstiegshürde ist irgendwie größer, als es bei einem Hearthstone oder bei Slay the Spire in dem Fall. Okay. Ich habe ja den direkten Konkurrenten Slay the Spire also, für mich im Kopf. Du hast Online-Gegner dann wahrscheinlich. Ich habe noch nur gegen Bots gespielt im Moment, weil ich finde es ein bisschen anstrengend, weil so für alle, die das jetzt noch nicht gehört haben, es ist von dem Garfield, glaube ich, oder? Also Chad Garfield, von einem der Magic-Erfinder. Tatsache, Garfield. Und dementsprechend schon ein sehr gut austariertes Kartenspiel, glaube ich. Es ist relativ kompliziert, weil man spielt so in 3 Bahnen. Mhm. Es ist von der Mechanik her doch ziemlich anders als die meisten, die man so kennt. Man spielt mehr oder weniger in diesen drei Bahnen so semi-automatisch Minions, die dann schon gegeneinander kämpfen, so ähnlich auch wie bei Magic. Es gibt aber nichts, sowas, so eine Mana-Generierung oder sowas, den Teil gibt's nicht, also Zeug zu tappen. Man muss die Kämpfe gewinnen, man muss zwei von den drei Lanes im Endeffekt gewinnen, um das zu schaffen. Es ist sehr schön 3D gemacht, sehr schön animiert, spielt sich eigentlich auch ganz flüssig. Man hat Helden in jeder dieser Bahnen, die man ausstattet mit dann nur Zusatzartefakten. Innerhalb eines Kampfes besteht die Phase darin, dass von links nach rechts die verschiedenen Legefelder durchgespielt werden, so jeweils abwechselnd. Jemand hat die Initiative, so einmal selber, dann der Gegner. Dann, wenn man das einmal durchgespielt hat und dann auf diesen verschiedenen Bahnen die Schadenspunkte verteilt wurden, entweder gegen die Minions oder die Helden oder dann wieder durch die Bahnen, durch die Türme, die man dann besiegen soll, dann kauft man sich für Zeug, das man jetzt, also für temporäres Geld, das man dafür bekommen hat, wie man gerade Leute besiegt hat in dieser einen Runde, in so einem Pseudo-Innenshop Dinge, die man dann wieder, Karten, die man dann wieder auf seine Helden und so weiter spielen kann. Und was mich am meisten so ein bisschen gestört hat, war, dass diese ganze Mechanik halt relativ unübersichtlich ist. Also man hat so diese drei Lanes, man kann relativ schnell zwischen den drei Lanes hin und her wechseln, aber so, man muss sich ja immer überlegen, was spielt man wo, weil die Karten sind praktisch für alle drei Lanes, die man so hat an der Stelle. Manche Karten kann man aber nur in manchen Lanes spielen, weil die haben Farben und es muss ein Held der Farbe gespielt sein in der Lane, damit man die spielen kann. Und mir war es halt jetzt schon einfach so ein bisschen zu viel. So. Mhm. Und deswegen, ja, kann man machen, kostet irgendwie $20, glaube ich, ist nicht das Ende der Welt, ist aber leider, hat mich jetzt nicht so gerissen, also vielleicht komme ich noch ein bisschen rein, ich bin jetzt auch nicht so heiß immer auf, gegen echte Menschen zu spielen an der Stelle, also ich bin jetzt gerade eher von dem Roguelike bei Slay the Spire positiv angetan, wo man halt einfach sein Zeug wegspielt und gegen Computer, also so dieses, auch bei Hearthstone war, dass es dann wieder eine echte Person gegenüber ist, ist okay, wenn die immer verfügbar sind und es immer alles klappt, aber es ist für mich eher so ein, ach, dann kann ich da nicht abbrechen, ich kann nicht Pause machen zwischendurch, also ich bin, diese ganze Online-Komponente ist für mich jetzt nicht so der Hit an der Stelle. Und natürlich auch wieder neues, komplettes Karten- und Ruleset sich überhaupt anzueignen. Wenn das schon, also bei dem Fall ist es auch anstrengend, weil du hast halt wirklich verschiedene Helden, die verschiedene Fähigkeiten haben, verschiedene Kartensets, die du dann auch wieder auspackst und dann langsam aufbaust. Also es ist schon auch ein komplexes Ding, die eigenen Karten erstmal so gut zu kennen, dass man mit denen spielt. Also sie haben da zwar Zeug eingebaut mit Anfangspacks und so weiter, aber so, ich bin im Moment vor der Hürde, wenn ich jetzt nicht viel Zeit habe und es wirklich machen will, dann ist mir das schon too much. Was mich interessieren würde an der Stelle ist, hast du eine Beziehung zu Dota? Nur, dass ich es auch gerne mal gespielt hätte, mehr. Okay, weil also viele der Konzepte sind halt 1:1 quasi aus Dota, also die Lanes und natürlich die Helden auch zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, wenn man irgendwie mit Dota 2 schon so eine Grundfamiliarität mit diesen Konzepten hat, dann ist vielleicht der Einstieg in dieses Kartenspiel auch einfacher, aber das kann ich jetzt nicht beurteilen. Der finde ich lustig, weil so direkt, also jetzt, wo du es sagst, und ich habe es ja auch schon beim Berichterstattung und so weiter gehört und gelesen, aber auf mich hat es gar nicht so stark so gewirkt, ja, dass es jetzt Dota als Kartenspiel ist, sondern es ist eher so ein Kartenspiel, das halt sich so orientiert, also so ein bisschen Elemente von Dota aufgreift, so gefühlt. Ja. Weil die Shopping-Phase ist halt zum Beispiel auch sowas, was es in Dota dann gibt und so. Ja. Ich krieg's jetzt schon so gebacken, die Kombination, und ich weiß auch, vielleicht hilft es, aber es wird einem auch nicht so so nahegelegt, wirklich, glaube ich. Also es wird ihm sehr eigenständig nahegelegt. Aber okay. Also die Helden sind auch, ich weiß nicht, ob man die Helden die gleichen sind, dann wahrscheinlich sind die aus dem Universum. Ja. Und dann kann man damit was anfangen. Also ich bin so ein bisschen Was ich schräg finde, war ein Artikel, den ich dazu noch gelesen habe, wo die Userbewertung auf Metacritic ist sehr mies. Und die ist hauptsächlich deswegen mies, zumindest laut so Kommentaren, weil die Leute wenig Incentive bekommen, das Spiel zu spielen, weil der Haupt die Hauptidee war, dass die Leute sollen das Spiel spielen, weil sie das Spiel mögen und nicht, weil sie jetzt Schlumpfbären sammeln müssen oder irgendwie sich hochleveln. Und es gibt wohl ganz wenig Dimensionen jenseits von mehr Karten kaufen da drin oder mehr Karten frei zu spielen, die einem so einfach, okay, warum spiele ich jetzt? Und das scheint, das hat mich ein bisschen deprimiert, weil den Teil finde ich jetzt nicht unbedingt super erstrebenswert, dass man mir mehr Karotte vor die Nase hängen sollte insgesamt, wenn das Spiel gut ist. Also das ist zum Beispiel was bei Hearthstone so eher nervt, dass es dann immer diese diversen Aktionen gibt mit Sonderkarten hier und bei Hearthstone bräuchte ich das nicht. Bei Hearthstone wollte ich das Spiel spielen. War gut. Das habe ich jetzt bei Artifact nicht. So, aber weil ich es bei Artifact nicht habe. Ich will jetzt nicht, also also klar, vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Karotte, um die Leute reinzuziehen, vielleicht, aber eher so halt, um so eine Single-Spieler-Kampagne abzugrasen oder sowas. Ja. Also wenn man sich die Reviews auf Metacritic anschaut, wo tatsächlich die User-Reviews auf 2.2 von 10 stehen, dann ist halt der wesentliche Kritikpunkt die Monetarisierung, sprich, dass es halt, dass du halt die Karten kaufst und dass die Karten halt frei gehandelt werden über Steam, dementsprechend halt potenziell auch Karten teuer sind, wie man das hier aus Magic auch kennt. Und das ist wohl der Hauptkritikpunkt, der hier angebracht wird. Aha. Gut, das ist das Modell. Also das haben ja seit Magic auch ganz viele online auch versucht, dass du Trading Card Games, digitale Trading Card Games hast. Auch ja, Magic hat ja auch. Genau, und ich weiß nicht, ob es noch geht, aber Magic hatte sogar diesen Swap, wo du digitale Karten in Echtweltkarten tauschen konntest und dann haben sie dir Echtweltkarten. Also es geht, glaube ich, noch, solange Magic Online noch ein Ding ist, aber die wechseln ja gerade von diesem alten Legacy Magic Online Client, der nur auf Windows läuft, auf was Neueres, das in Unity neu geschrieben haben, das Magic Arena heißt. Und ich glaube, dann geht's nicht mehr. Ah, okay. Aber das ist jetzt Halbwissen. Ja, also mal gucken, vielleicht komme ich da irgendwann mal nochmal rein. Ich finde es interessant genug, aber es ist trotzdem einfach mir zu viel Aufwand im Moment. Kann man mit dem 20 Steine Initialinvestition, kann man damit was erreichen? Das weiß ich noch nicht. Ich habe irgendwie noch 6 Packs, die ich erst auspacken müsste, um mir dann das Set zu bauen. Also ich habe wirklich nur die ersten 2 Bot-Matches gespielt. So. Also das Tutorial. Ja. Gerne. Ja, aber wenn wir schon bei viel Geld ausgeben sind, dann für Karten potenziell, weiß ich ja nicht, ob das bei Artefakt so ist, wer so richtig viel Geld für ein Tetris ausgeben will, nämlich 40 fucking Dollar, was mich irgendwie... Hey, das hat's auf dem Gameboy auch gekostet. Echt? Was? Weil der Gameboy 40 Dollar gekostet hat. Alter, der Gameboy hat 160 Dollar oder so gekostet. Ja. 160. Ja, und es war gebundelt meistens, aber... einzeln? Also gefühlt war so... Nichts alledem. Gefühlt 39 Dollar für ein Tetris hat mir schon ein bisschen Schmerzen bereitet, das einfach mal so die Katze im Sack zu kaufen. Gleichzeitig ist es aber ein Tetris von dem Macher von Res. Und es ist jetzt auch so als gesamtmediales Erlebnis in der Größenordnung. Und das ist großartig. Also guckt zumindest mal rein. Ja, ihr müsst es ja nicht als Tetris super toll, wobei es hat keine handwerklichen Fehler bei Tetris gemacht auch, was ich auch schön finde. Ich habe es noch nicht, die Kampagne noch nicht durch. Und es hat einen VR-Modus, was Sinn macht, wenn ihr Res kennt. Weil der VR-Res ist nach wie vor mein Go-To, mal eine Stunde auschillen. Spiel, weil für Res ist VR einfach. Du bist immer noch bei den Dünnen aus ganz anderen Magier, oder? Du willst uns jetzt so ein Tetris mit tollen Soundeffekten verkaufen. Schaut euch die Videos an, die da sind. Ich kann übrigens tatsächlich kurz einwenden, dass Tetris VR, also Tetris Effect VR, tatsächlich einen Sinn ergibt. Und zwar gar nicht so sehr wegen Virtual Reality, sondern weil die Latenz geringer ist. Und wenn du auf einer Profi-Ebene Tetris spielst, dann kannst du in der VR-Umgebung besser Tetris spielen, weil die Screen-Latenz kleiner ist. What? Die Latenz ist gering und 120 Hertz hast du auf der PlayStation VR. Das hilft dir wahrscheinlich auch ein bisschen. Yep. Es hilft vor allem bei dem Tetris, weil auf dem Monitor ist es ein bisschen zu groß, zu weit weg und ein bisschen die Steine zu klein, weil das drumherum so. Du kannst aber reinzoomen und alles machen auch. Also ich finde, es ist ein sehr schickes Tetris. Es ist so ein episodengetriebenes Tetris. Also man kann es auch in den Einzelmodi spielen, aber so ein bisschen episodengetrieben. Das heißt, man hat so 4-5 Stages, die man so am Stück durchspielt, die jetzt nicht wirklich Level entsprechen, sondern so mal mit ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, ein bisschen mehr Müll, andere Hintergründe, anderes Sounderlebnis. Ich finde es es ist ein Kunstwerk. So. Es ist auch ein Spiel, aber ich bereue es nicht, diese $40 ausgegeben, und ich spare mir das im Moment auf. Ich mache das immer so in so Halbstunden-Sessions, wo ich dann eine Zeit lang spiele. Spielmechanisch ist es wirklich Tetris. Nice. Und Tetris so in den jüngsten Varianten. Das heißt, es hat diesen komischen, du kannst einen Stein in den Swap-Bereich legen, Geschichte, die man, also dem Puristen ist das ein bisschen zu viel, aber eigentlich ist das schon eine ganz coole Mechanik, weil dann, wenn man mal wirklich was nicht unterbringt, kann man es kurz mal da hinlegen oder man kann sich die Stange aufbereiten für möglichst viel Tetris, damit man diesen Tetris-Ding spielen kann. Git Stash für Tetris. Ja, nur eins tief allerdings. Und es hat einen neuen Modus, der heißt Zone, der ist eigentlich auch ganz nett. Also über ein paar Kombos kann man sich die Zone vollpowern. Was das dann heißt, ist, die Zeit bleibt stehen. Was so ein bisschen eine verwirrende Geschichte ist, weil die Zeit der Zone läuft dafür ab. Aber es ist so, die Steine fallen nicht mehr. Mhm. Und wenn du eine Linie machst, dann geht die jetzt nicht weg, sondern geht nur aus dem Weg, dass du praktisch möglichst viele Linien in der Zeit machen kannst. Und dann kannst du praktisch so bis zu 16, glaube ich, oder 12 zumindest, Linien auf einmal abbauen. Und dann kriegst du halt nochmal extra Bonus, so ein bisschen Bonus. Kannst du dich dann von der Zone wieder rezonen, dass du von der Zone gleich wieder in die Zone zurückkommst? Oder musst du dann erst wieder raus durch Combo wieder rein? Also pro ein Level-Segment kann man so ungefähr eine Zone voll auftanken. Also wenn man die voll aufgetankt hat, funktioniert auch noch ein bisschen anders wie weniger. Also die geht immer so viertelweise voll. Das ist so ein Kreis, der sich auffüllt. Und das ist dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lang es dann ist, aber es ist dann praktisch jeweils so ein Zeitsegment ist, wie lange man in der Zone sein kann, um dann möglichst viel abzubauen. Ich finde es schick. Wer Res nicht mag, mag das tendenziell, glaube ich, auch nicht, weil die Musik ist ähnlich und der Artstyle ist eher so wie bei dem Res Unlimited oder Infinite, also eher so diese Freiform-Variante, weniger dieses alte, sehr vektorige, tronnige, so. Mhm. Aber ja, sehr, ich kann es trotzdem empfehlen. Hast du Super Hypercube gespielt? Super Hypercube, ich glaube schon. Kannst du jetzt nicht vergleichen, hast du nicht präsent genug. Hat mir nie so gefallen. Ja, mir eben auch nicht. Deswegen, aber obwohl ich sehr hübsch und auch vom Audio aber sehr cool fand. Ich mag halt, aber vom Spiel halt nicht. Nee, ich mag auch, wie hieß es, 3D-Tetris, das erste Blocks oder so. Mhm. Nicht Blocks, sondern, wie hieß denn das? Ich mag das von der Idee her nicht. Also ich mag jetzt nicht Dinge im 3D-Raum. Tetris im 3D-Raum macht für mich keinen Sinn. Ach, the real 3D-Tetris, wo du dann dreidimensionale Shapes in einen... Gab es damals schon für PC wirklich. Schacht runterschießen musste. Ich fand das sau lustig, aber es hat keinen Spaß gemacht. Ja. Also so, das Konzept war irgendwie ist wie 3D-Schach. Geil, aber, und da fällt bei mir... wie hieß es? Super Hypercube. Super Hypercube fällt da auch ein bisschen mit rein, wobei man muss doch Löcher durchfliegen oder so. Ja. Das Super Hypercube ist irgendwie simpler, es funktioniert schon so halb, aber es ist nicht fluffig. So. Okay. Ja. Jo. So, jo. Das war jetzt so viel zum Thema Tetris. Konsumempfehlung. Ja. Was uns dann gleich zu deinen Konsumempfehlungen von vor Wochen weiterbringt oder von vor einer Woche, um genau zu sein. Der erste Nachklapp dreht sich nämlich um Fallout 76. Ja, also das eine ist natürlich, also du hast gefragt, wie schlimm ist es? und ich wollte diese Frage nochmal ein bisschen ausführlicher nach ein bisschen längerer Zeit. Aber du hast nicht die Nylontasche gekauft, oder? Ich habe nicht die Nylontasche gekauft. Also nochmal zurück, das Fallout-Universum, ich mag es, ja. Alle Änderungen, die für 76 passiert sind, ärgern mich und stören mich und sind nicht vorteilhaft. Alle bis auf die technische Weiterentwicklung der Grafik-Engine, die doch ein bisschen hübscher geworden ist. Das heißt, online sein zu müssen, nervt mich extrem, weil ich will eigentlich gar nicht online spielen. Ich will auch nicht mit anderen interagieren. Das passiert auch nicht besonders. Man hat mich jemand angeschossen jetzt. Man will dann doch jemand mit mir nicht handeln oder so. Man spielt einfach aneinander vorbei. Die Terminals sind besetzt teilweise und man muss relativ lange diese Texte lesen. Das ist blöd. Dann hört man irgendwie, also die Wenn so ein Online-Typ oder Typin vorbeiläuft, dann hörst man das halt genauso wie jetzt ein Gegner und dann ist man im Terminal und dann muss man halt gucken, oh, da ist jemand, also muss man aus dem Terminal raus und das ist immer so ein bisschen Latenz. Das ist so wie bei diesen ganzen Fallout-Games. Du gehst so ins Terminal, drückst drauf und irgendwie muss er erstens sich noch überlegen, welche Grafik er jetzt kurz einblendet, um dich da rein zu zoomen, anstatt das zu machen. Also da hast du eh schon die technischen Macken von der Engine immer vor der Backe. Mhm. So, das gefällt mir nicht. Dass das Wettsystem weg ist, gefällt mir auch nicht, weil das ist wirklich so, das hat ein bisschen einfach Stress rausgenommen. Es ist halt jetzt ein Live-Action-Shooter mit ein bisschen Zusatzelementen, dass du Leute einfacher triffst, wenn du dieses Wetz hast, aber jetzt nicht mehr mit Pause, wegen dem Online-Modus. Mhm. Gefällt mir nicht. Wenn ich habe Fallout immer so explorativ gespielt und dann wird es ein relativ langer Zeitraum, den man da am Stück spielt. Das heißt, man hat gerne mal eigentlich eine Pause mal mittendrin, weil man wird ja immer von einer Subquest zur nächsten Subquest geleitet. Und wenn man das jetzt mit dem Fallout machen will, dann ist man in einem Online-Modus. Entweder man steht rum und wird dann kommen spawnen Monster wieder, weil man einfach nur Pause machen kann man nicht. Mhm. Oder man geht raus. Und dann kommt man wieder rein, aber dann ist man nicht mehr am selben Ort, weil dann ist man natürlich irgendwo gespawnt wieder. Also, das ist blöd. Das heißt, ich habe weniger Convenience beim Spielen. Das heißt, ich habe eher so den Druck, okay, jetzt muss ich diese Mission noch komplett fertig machen, weil ansonsten muss ich die wieder irgendwie anfangen. Also aktuell bin ich gerade in einer schönen Sidequest, die mir sehr gut gefällt. Und da wusste ich halt, okay, das dauert jetzt nur eine Stunde, ich gehe lieber ins Bett. Und jetzt muss ich die aber wahrscheinlich wieder von Anfang anfangen und dann nochmal irgendwie so die Leute wegschnetzeln, die da außen rum, die das mir eh nicht so viel Spaß macht, ja, weil ich würde gerne diesen Teil der Welt entdecken. Der wiederum, die Teile sind nach wie vor schön gemacht. Also es ist so, die einzelnen Substories, auch wenn sie jetzt ohne NPCs auskommen, sind, wenn man die Fallout-Welt mag, auch jetzt wieder interessant. Ja, so das, der Teil ist gut. Das Ding ist buggy wie Hölle. Es gab jetzt erstmal ein Update, das ist ganz gut, aber ich hatte ungelogen in den ersten 12 Stunden Spiel, glaube ich, 10 Abstürze. Und zwar davon 3, die Konsole lahmgelegt haben. So. Krass. So, und wirklich so, also so einer, der minutenlang das Ding eingefroren hat. Also später war dann immer nur so ein bisschen einfrieren, so eine halbe Minute und dann hat er so halt gesagt, okay, report this problem, so ähnlich wie man es jetzt bei No Man's Sky oder anderen größeren Titeln kennt, die dann schon ab und zu passieren, aber finde ich auch schon bitter. Und eins war ganz fies, das ist so ein, der Viertel des Screens war ein Checkerboard-Muster und man musste echt die Konsole ausstecken. Und dann musste ich praktisch wieder die Konsole anstecken. Und dann musste erst der FS-Checker drüber laufen, um dann irgendwie so, ist denn deine Datenintegrität noch? Und du warst, hat den Spielstand so ein bisschen, also ich habe ein paar Gegenstände verdoppelt dadurch, ist auch interessant. scheiße Buggy. Und natürlich dadurch, dass es ein Online-Spiel ist auch, gibt es dann Downtime für Server-Maintenance, was jetzt zum Beispiel mich... Gestern, also ich habe halt auch nicht immer Zeit zum Spielen und wenn ich mal Zeit habe zum Spielen, dann würde ich gerne, und da war jetzt, hat mich jetzt echt dann so 3 Stunden lang geblockt von, jetzt hätte ich 3 Stunden gehabt, wo ich Zeit so ein bisschen für einen schön entspannt, dann hätte ich dann diese eine Subquest, wo ich jetzt hängen geblieben war, halt einfach gespielt. So. Und dann war es aber dann schon irgendwie 12 und dann habe ich gedacht, nee, jetzt gehst du dann ins Bett. Und so Geschichten. Das ist halt so, also alles, was sie verändert haben, ist für meine Begriffe her echt mäh. Nichtsdestotrotz, es ist in der Welt und ich will das schon noch spielen. Und das einzige Positive, was ich diesem Online-Ding abgewinnen kann, ist, okay, vielleicht schafft es dann dieses Spiel näher an Bugfreiheit ranzukommen als alle vorherigen Bethesda-Software, weil dadurch, dass es ständig online ist und ständig weiterentwickelt werden muss, solange es Leute spielen, vielleicht spielen es aber auch nicht mehr Leute dann. Könnte es sein, dass der Softwarezyklus diesmal so ist, dass das Ding halbwegs stabil ist? So, weil das war ja so das Schlimmste bei New Vegas, dass da wirklich, da hast du ja teilweise Situationen gehabt, wo du in der Mitte des Spiels mal aus Versehen einen NPC abgeknallt hast, so, weil passiert halt leider in manchen Gemetzeln ab und zu. Und dadurch konntest du später dann das Spiel nicht mal beenden oder so, ja, 16 Stunden später. Und so Geschichten sind halt schon echt auch, und die passieren da vielleicht dann nicht. Toi, toi, toi, an der Stelle. So, also nach wie vor keine Empfehlung, ich bin aber zu addicted to Fallout und der Welt, dass ich jetzt nicht doch noch down. Durchspielen werde, wahrscheinlich. Don't. Das kann man nicht durchspielen. Das ist ein MMO und die kann man nicht durchspielen. Die Hauptstory kann man durchspielen und echt? Die Stories kann man sich ab. Es gibt nach wie vor eine Hauptstory. Hm. Also wir hören uns dann im Nachklapp wieder, wenn Dom irgendwelche High-End Raids in Fallout 76 macht, die es noch Folge gibt. 400. Folge 400 sehen wir uns wieder, fragen dich, was ist aus Fallout 76 geworden? Als nächstes haben wir auf der Nachklapp-Agenda The Sequence in eckigen Klammern. Ich habe es deswegen drauf, weil ich bin von mir selbst überrascht, dass mir das Spaß macht. Ich habe mir das aus Langeweile gekauft, habe mir gedacht, das ist eine dumme Sache. Ich bin zu doof für diese Denkspiele. Und es ist interessant. Es macht Spaß. Und das Coole an der Geschichte ist, also Story ist, du musst ein oder mehrere kleine Bällchen von einer Quelle in ein Ziel bewegen mit Robotern, die verschiedene Bewegungen ausführen und dadurch die Kugel transportieren können auf unterschiedliche Bewegungsmuster. Der eine schiebt, der andere dreht und der dritte fährt sie spazieren. Und was ich gar nicht gecheckt habe aus unserer Besprechung ist, dass so Roboter auch Roboter transportieren können. Das heißt, du hast dann den Schieber und der Schieber schiebt die Kugel und dann nimmt der Dreher den Schieber und dreht ihn und dann schiebt der Schieber die Kugel in eine andere Richtung. Und ich habe mir gedacht, das wird alles viel zu scheiße komplex, das checkt keiner. Diese Mechanik iterierst du zwei, dreimal durch und dann ist sie so kompliziert, dass sie keinen Spaß mehr macht. So wie das Rekursive in dem Kran-Programmieren-Spiel. Crate, irgendwas. Cargo-Lifter, hätte ich schon was gesagt. Ja, so ähnlich, genau. aber es funktioniert, also das Niveau ist gut und irgendwie habe ich das, man entwickelt dann so ein Gefühl dafür, was macht er jetzt mit dieser Mechanik? Was ist der nächste logische Schritt? Was könnte jetzt noch kommen? Und es trifft bei mir wirklich den Sweet Spot zwischen, oh Gott, ich steige hier gar nicht durch, was ich schon zweimal hatte, da habe ich mir eben Hints gezogen und ich kapiere alles und habe keine Herausforderung. Es ist so genau die schmale Breite, für die ich nicht zu doof bin. Und es macht mir Spaß und ich bin erstaunt. Ich bin auch hängen. Sag dir nochmal die Plattform. War das PC oder iOS? iOS. Okay. iOS. Mhm. Also ich bin wirklich bei dem hängen geblieben und ich habe es ihm nicht übel genommen. Also ich hatte so einen Moment, das geht doch nicht. Das ist so simpel. Ja, du hast diese drei Roboterteile und das geht einfach. Ich war echt so, ich habe da eine Woche wirklich drüber gebrütet und immer wieder mal was versucht und drauf gestarrt. Boah, weil ich wollte bist, diese Hint-Knopf nicht drücken. Du bist hartnäckiger als ich. Ich habe ihn gedrückt. Und dann bin ich auf die Idee gekommen. Und es war, glaube ich, sowas, dass Roboter auch Roboter benutzen können oder sowas. Also einfach noch eine neue Ebene, die man noch nicht bedacht hat bei der Geschichte. Ja. Also irgend so ein Kniff. Und jetzt bin ich hänge gerade wieder bei sowas Ähnlichem. Ich lasse es halt auch liegen, weil das ist so ein schönes Spiel, wenn ich da mal Muße habe, gucke ich ein bisschen drauf, mache ein paar Level und dann, das muss auch nicht am Stück sein, weil man verlernt die grundsätzliche Mechanik nicht und so. Ja, schick. Ich finde es auch interessant, wie das oft dann so auf das Mappen von verschiedenen Rhythmen funktioniert, weil du hast einen, der kann durch bestimmte Gegebenheiten nur alle vier Züge was Sinnvolles machen und dann musst du die anderen so lange beschäftigen, damit sie dich nicht mit den Kügelchen zuballern, weil du darfst, die Kügelchen dürfen sich nicht berühren. Die einzige Kritik, und die ist riesig, die tiltet mich ohne Ende, Quelle und Ziel. Was ist was? Es ist so katastrophal schlimm. Ich habe immer noch Probleme. Ich baue ein Setup, wo ich mir denke, das könnte funktionieren und es passiert einfach nichts, weil der Zielroboter an dem Ziel zieht und versucht es zur Quelle hin zu fördern. Diese Dinger, wie kann man so eine Bildsprache so katastrophal versauen wie in diesem Spiel? Es ist echt furchtbar. Nur Quelle und Ziel. Der Rest gefällt mir, ist okay, es ist auch stimmig in sich, es ist schön, es ist beschränkte Formen, beschränkte Farben, Farbschema, alles sehr, sehr nett gemacht. Trotzdem große Empfehlung. Und nochmal, um meinen Troll zurückzunehmen, das Spiel hieß natürlich nicht Cargo Lifter, sondern Cargo Bot, ist immer noch frei im App Store, ist dafür bekannt geworden, dass das erst, also das mit eines der wenigen oder das erste Spiel war, das auf dem iPad für das iPad gemacht wurde in der Programmierumgebung Codea, die es immer noch gibt, die immer noch gerade vor kurzem erst noch ein großes Update auch bekommen hat. Also Menschen, die produktiv Spiele machen wollen auf dem iPad direkt und nur das iPad haben, kann ich auch Codea nach wie vor empfehlen. Bin ich auch wegen meiner Swift-Reihe natürlich sowieso auch, aber auch im generellen Playgrounds ist für mich eher so ein Witz, der nicht gut funktioniert hat und Codea ist was, da kann man sinnvolle Dinge drin tun und relativ schön auf dem iPad selber. Also ich finde, das ist auch die bessere Programmierumgebung vom iPad fürs iPad. Und inzwischen darf man das auch publishen und als mit, also was in Lua geskriptet ist, halt auch publishen, weil die ganzen Regeln haben sich ja geändert. Damals war das ja so ein ausführbarer Code. So. The Sequence, ihr habt jetzt über den ersten Teil gesprochen, oder? Mit den es gibt quadratischen auch ein Sequel, ja. Feldern, weil ich das kann mir vorstellen, dass das mit Hexfeldern überhaupt nicht mehr gehirntechnisch funktioniert. Also ich habe also in meiner Brettspielkarriere habe ich immer gemerkt, der Unterschied zwischen Quadraten und Hexfeldern sind Welten. Die verhalten sich völlig anders. Mhm. Ich habe das noch nicht gespielt, auch weil ich wollte erst das erste durchspielen, weil ich habe auch wirklich, ich habe The Sequence 2, glaube ich, oder wie auch immer das heißt, den gesehen als Empfehlung irgendwo, habe da gedacht, ach, da gibt es einen ersten, dann fange ich doch mit dem ersten an, weil chronologische. Und wenn es wirklich Hexfelder sind, kann ich dir nur von meiner Opus Magnum Erfahrung sagen, das ja, Tilt. Ja, genau, das hat mich auch komplett getilt. Opus Magnum ist für mich so, da passiert zu viel. Okay. Es ist hübsch, es ist mesmerizing, die GIFs, die rauskommen, finde ich super auf Twitter und Mastodon, wenn mir die entgegenkommen, immer noch, aber das Spiel selber, Tja, 6 Grade Freiheit, da ist man als Mensch einfach nicht dran gewöhnt. Kommen wir zum letzten Thema auf dem Nachklapp und der Agenda insgesamt. Und da geht es um Doctor Who, Staffel 11. Und ich möchte kurz anmelden, dass ich nur 4 Folgen gesehen habe bisher. Sprich, die Spinnen waren die letzten, die ich gesehen habe. Bitte nicht zu viel spoilern. Ja, das wird einfach, denn ich habe 2 1/8 Folgen gesehen bis jetzt. Okay, gut. Zwar gestern. Ich bin aktuell. Du bist aktuell. Ich bin, habe mir das jetzt mit Aga endlich geholt. Der Plan war ja, dass man dann ein bisschen bingen kann, also später einzusteigen. iTunes wollte dann trotzdem wieder irgendwie, dass ich mich 2-mal anmelde, wie es immer will, wenn ich das kaufen will, aber keine Ahnung. Ich war sehr überrascht. Weil der Einstieg in den neuen Doktor völlig anders war als bei den letzten 4 Doktoren. Oder 3? Nee, 4 waren es, oder? Ja. 4 Doktoren. Und ich war sehr überrascht von der Folge. Und jetzt erzähle ich zuerst, wovon ich positiv überrascht war. Also eigentlich nicht überrascht, aber positiv angetan. Jodie Whittaker, die den neuen Doktor spielt, spielt wirklich ziemlich phänomenal gegen Drehbuch, Film und alles an, was sonst in dieser Serie passiert, zumindest in der ersten Folge. Was ich auch sehr schön finde, ist der diverse Cast. Sie haben ja jetzt 3 Companions, die wirklich ja mal anders sind, auch vielleicht im Laufe der Serie eine coole Dynamik bilden können, weil sie halt so fast so eine kleine ganze Gesellschaft abbilden. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber die Folge selber, wer hat das geschrieben? Also ich fand, es war halt der fade Teil von Doctor Who in eine Folge zusammengepresst. Du hast einen Gegner, der Spoilers? Du hast einen Gegner. Oh, Spoiler. Die erste Folge werde ich jetzt ein bisschen spoilern. Ja, ja. Nicht schlimm. Du hast einen Gegner, der sich bewegt wie ein Mensch, der halt in ein Kostüm gesteckt ist und dann so rumsteht, hoho, ich bin der tolle Gegner. Du hast einen Plot, der halt überhaupt keine Anknüpfungspunkte birgt, die interessant sind. Also es gab halt nichts in diesem Plot, was ich irgendwie mir als Frage gestellt habe. Und das muss man erstmal schaffen, finde ich, bei einem neuen Doktor, wo du dir immerhin als Frage stellst, wie wird der wohl sein, was sind wohl die Eigenschaften des neuen Doktors, wie spricht der neue Doktor, etc. pp. Und dann gibt es viele Folgen in Doctor Who, wo das Mystery irgendwie interessant ist, wo ich sage, okay, was ist dieser Gegner, was will der, wo kommt der her? Und da war halt wirklich kein Anknüpfungspunkt für mich, den ich irgendwie interessant fand. So habe ich mich dann durch die erste Folge gequält und die zweite hatte dann wenigstens ein interessantes Setting, fand ich. Was aber dann auch so ausgepietert ist im Laufe der Folge. Da war dann halt auch irgendwie, ist es so verpufft. Was ist die interessante Geschichte? Was ist, ja, was steckt dahinter? Und ich sehe halt auch noch kein großes, überspannendes Mystery, was bei den letzten Doktoren immer ganz gut geklappt hat, dass das eben am Anfang der Staffel eingeführt wurde. Ich muss ehrlich zugeben, eingelöst wurde es in den selteneren Fällen, also eher so das Lost-Phänomen, aber das Lost-Phänomen, das hält einen zumindest erstmal bei der Stange. Und das muss ich sagen, ich find's ziemlich fies, weil jetzt hast du endlich mal einen weiblichen Doktor und einen diversen Cast und dann wird so wenig draus gemacht in der ersten Staffel. Jetzt hast du schon mal einen weiblichen Doktor, bist du auch wieder nicht glücklich. Bist du doch wieder interessante Story. Und ich muss sagen, ich finde nicht, dass es an Jodie Whittaker liegt. Die hat was. Die ist interessant irgendwie. Aber ich hatte das Gefühl, die Darsteller kämpfen auch mit den Dialogen, weil da so wenig drinsteckt. Und sogar von der Filmerei fand ich's, das waren so dissoziierte Szenen, die irgendwie nicht zusammenhängend waren. Die waren in einem Raum und dann plötzlich sind sie im nächsten Raum und da passiert dann wieder irgendwas und dann im nächsten Raum. Also es hat sich auch filmerisch ganz seltsam. Meine Wahrnehmung war lustigerweise eine ganz andere. Nämlich gerade, dass das von der Cinematik her anders, aber besser war. Okay. Also es fühlte sich für mich eher nach Film an als nach BBC-Fernsehserie, was die Filmsprache angeht. Natürlich nicht, was den Mann in einen Gummianzug angeht. aber gerade auf der Ebene bin ich da nicht bei dir. Also da ging es mir jetzt vor allem um die zweite Folge. Bei der ersten habe ich da nicht so drauf geachtet. Bei der zweiten war es halt wirklich oft so, okay, im Drehbuch steht Hindernis 1, ein Sandsturm. Hindernis 2, sie gehen durch einen Tunnel. Und so die Übergänge für mich waren sehr, sehr sprunghaft zwischen diesen einzelnen Dinger. Oh, jetzt bauen wir eine Szene ein, wo der eine Typ eine Knarre in die Hand nimmt. Das ist dann aber völlig egal sofort wieder. also die Konsequenzen waren auch so... ja, ich weiß es nicht. Ich fand es einfach schlecht geschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann bloß hoffen, dass die Staffel sich da rauswächst. Ich meine, ich gebe dem Ganzen natürlich eine Chance, weil wahrscheinlich gibt es bessere und schlechtere Folgen, aber es war wirklich sehr wenig, was mich an der Stange gehalten hat. Folge 3 hat zumindest schon mal interessant angefangen. Ja, also mein Eindruck nach vier Folgen ist, dass ich es jetzt schon lieber mag als die letzte Staffel. Mal sehen, wie sich es weiterentwickelt. Okay, also was ist es bei dir? Also du hast aber auch den Capaldi irgendwie nicht so... Nee, Capaldi hat für mich nie so wirklich funktioniert. Auch eigentlich mit der Argumentation, die Marcel gerade für die aktuelle Staffel bringt, nämlich, dass die Drehbücher so schlecht waren. Ja. Und ich habe halt jetzt den Eindruck, da ist ein frisches Team, das muss ich halt einarbeiten. Deswegen kriegt es vermutlich auch von mir so ein bisschen Leeway, wie man so schon sagt auf Englisch. Also ein bisschen Spielraum, sich zu entfalten. Gleichzeitig habe ich aber nicht so ein Problem mit sowohl Dialogregie als auch Drehbuch. Und es macht eigentlich eher Spaß. So. Also auch die aktuelle? Also die für dich aktuelle Folge? Weil die fand ich... Die war halt super campy, ja, also, aber das ist ja auch Doctor Who, also, okay. Ich meine, die Fettzellen, die zu Weihnachten lebendig werden, also. Die fand ich aber viel besser im Verhältnis, also wenn du die gegenüberstehst, ist hervorragend, ich meine, die Fettzellen waren auch komisch. Ja, aber sowas hat mir auch gefehlt, so nette, absurde Ideen wenigstens, wenn irgendwas. Also, weiß ich nicht, Doctor Who funktioniert für mich auf mehreren Ebenen. Es gibt die Folgen, die eine absurde Idee haben, das ist toll. Es gibt diese stimmungsvollen Folgen, wo es einfach ein bisschen spooky wird, wie mit dem Are You My Mommy Gasmasken. Es gibt die Folgen, wo ein Mystery ist, das, wie gesagt, meistens nicht aufgelöst wird. Das war so der Capaldi-Effekt, dieser heiße Kartoffelsache. Da waren die Folgen fast immer, intriguing Und dann hat sich das irgendwie aufgelöst. Also ich behalte mir ein abschließendes Urteil auf jeden Fall vor, bevor ich nicht die ganze Staffel gesehen habe, glaube ich. Das auf jeden Fall. Und bisher habe ich jetzt, also ich höre auch aus vielen Ecken eben dieses, die Drehbücher sind so viel schlechter und die Dialoge sind so viel schlechter, aber das habe ich jetzt für mich noch nicht so wahrgenommen. Also gehen wir nochmal ganz kurz auf Folge 3. Die hat zumindest so angefangen, oh, interessantes Setting. Was machen die jetzt wohl draus? Und da war ich jetzt zumindest so weit, dass ich gesagt habe, okay, jetzt will ich aber auch wissen, was machen die mit der Figur, wo sie in die Vergangenheit reisen. Das könnte interessant werden. Oh ja, die Folge 3 ist großartig. Also ich habe die Folge jetzt noch nicht durchgeguckt, deswegen kann ich nicht sagen, was sie draus machen. Aber die war zumindest interessant. Ist auch eine der besseren. Ja. Also da war ein interessantes, und bei der Folge 2 dachte ich auch zumindest, okay, interessantes Setting haben wir bei den Tributen von Panem schon gehabt, und da haben sie halt so null draus gemacht, dass die wirklich irgendwie, ja, dass da irgendwas Interessantes passiert oder dass ich irgendwas wissen will. Naja, gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Vielleicht noch eine kurze Meinung von meiner Seite her, bin ja aktuell, ich bin insgesamt sehr, sehr, sehr auf der Marcel-Schiene im Sinne von, okay, es gibt Dinge, die ich von Doctor Who erwarte, und es ist entweder Absurdität, so richtig cheesy Science-Fiction-Absurdität, so, oder Mystery, oder sehr spannende Charaktere. Und das sind so Folgen, die mag ich dann jeweils. Und da finde ich es jetzt auch insgesamt etwas dünn besiedelt, und eigentlich auch schade, dass es dann eine Frau erwischt mit dem Staff, der noch nicht gut geschrieben, noch nicht ausgeschrieben hat. So, sagen wir es mal so. Gleichzeitig ist eben so die Folge 3, finde ich schon auch, so im Nachhinein, die habe ich schon wieder verdrängt, weil ich habe so aktuell, die 3 ist eine sehr gute Folge, da stimme ich überein. Und dann kommen noch 2, die so eine ähnliche Klasse haben. Dazwischen wird es halt für mich so ein bisschen, ist leider zu dünn. Man könnte mehr draus machen. Also mich ärgert es ein bisschen, dass da nicht irgendwie in irgendeiner Dimension ich wenigstens berührt werde an der Stelle, weil ich gucke es eh alles, also es wird jetzt nicht so zu meinem Abbruch führen. Es ginge mehr, und es ist ab und zu, gerade auch so, also bei wie heißt er denn? Die Third-Party-Charaktere werden halt oft verpulvert, so auch. Also bei der Spinnenfolge ist es halt echt so, jetzt hast du da den Schauspieler, den du eigentlich schon in guten Varianten kennst, und dann hat der so ein flaches Profil. So. Ja. So, also ich weiß halt nur für mich, gerade bei der dritten Folge, da musste ich halt zum ersten Mal wieder richtig weinen bei Dr. Who, weil ich jetzt 2 Staffeln nicht musste, mehr oder weniger. Und insofern hat die Staffel dann eh schon einen Stein bei mir im Brett. Ja. Gut, das verstehe ich. Ich meine, die ist auch wirklich gut. Die habe ich irgendwie interessanterweise aufgrund der anderen ausgeblendet. So, weil so, die war wirklich so, die war von vorn bis hinten gut, und die. Ah, dann freue ich mich drauf, weil da bin ich ja jetzt dann gerade. Ja. Folge 2 war eher die Folge, wo man sich gefragt hat, mein Gott, du hast jetzt gerade in der letzten Folge einen Sonic Screwdriver gebaut. Bau halt 20 davon, wenn du wirklich jedes Problem damit lösen kannst. Na, aber das ist ja das grundlegende Problem dieser ganzen Serie. Ja, gut. Ja, aber nicht, wenn das Drehbuch so schwach ist, dass da wirklich gar nichts anderes drin vorkommt. Also da passieren ab und zu aber ganz, also so Insider-Geschichten passieren ab und zu ganz nette. Also auch, dass der Ausweis, der immer benutzt wird und dann eigentlich so alles legitimiert, was Doktor so macht. Das Psychic Paper. Das Psychic Paper, das schießt so ein bisschen mal zur Seite und nach. Ich meine, das wird ein bisschen quirky. Also es gibt diverse Achsen, auf denen es doch auch noch ganz schick wird, die so in dem Universum passen. Also, naja, da bin ich ja gespannt. Es ist halt immer schade, wenn du dann eine deiner schwächsten Folgen als Startfolge machst. Aber das ist ja oft so bei Doctor Who. Kleiner. Ja, wie gesagt, nicht. Christmas also Invasion, sag ich nur. Invasion. Oh Gott, jetzt kommt ja auch eine Moment. Weihnachtsfolge wieder, gell? Bei dem war ich auch nie so glücklich. Ich weiß, ich fand die erste Folge mit, ich hab alle Namen vergessen, Matt Smith, oder? Matt Smith, ja. Das ist ein Name, ja. Total intriguing, wie er eingeführt wurde. Ich fand